dieser Herrlichkeit. Oh, das sind Ströme. Ich habe gerade gesehen, wie Gott begonnen hat, wirklich goldene Ströme auszugießen über uns. Goldene Ströme. Goldströme. Oh, Ströme der Herrlichkeit. Sie werden über uns ausgegossen, gerade jetzt. Oh, shadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Lass sie nicht ablenken. Ströme der Herrlichkeit, goldene Ströme vom Thron. Ich sehe, wie wirklich hier in diesem Raum Portale der Herrlichkeit geöffnet werden für diese Goldströme. Oh, Goldströme, Goldströme. Ich sehe ganz besonders hier in diesem Kreis, gerade jetzt hier vor mir, in diesem Bereich. Streckt mal eure Hände aus, es ist wie so ein Portal der. Es wäscht dich. Oh, es reinigt dich. Oh, von jedem Staub der Straße. Von jedem Staub des Lebens. Von jedem Abrieb der Schwierigkeiten, durch die du vielleicht gegangen bist. Von allem, was noch irgendwo sich auf dir abgelagert hat, ich sehe, wie diese Goldströme über dich drüber gehen und wie du gewaschen wirst. Oh, gewaschen. Gewaschen. Ah, gewaschen. Ah, gewaschen. Gewaschen. Gewaschen von Enttäuschungen der Vergangenheit. Gewaschen von Verletzungen der Vergangenheit. Gewaschen von Druck, der auf dir gelastet hat. Ah, Jesus. Ah, so wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Und ich sehe im Geist, ich soll für eine spezifische Person beten, und bei dir ist es so, du hast einen Angehörigen, der durch, ja, den du gedient hast, den du gepflegt hast auch. Und da liegt eine wirklich schwierige Zeit hinter dir, die letzten Monate. Und das ist wie, wenn es, ohne dass du es gemerkt hast und ohne dass du es auch bewusst zugelassen hast, aber es hat sich einfach auf dich draufgelegt, diese einfach diese Belastung. Und ja, es ging nicht anders, aber Gott möchte dich heute wirklich von dieser Belastung, durch diese Sache, durch diese Umstände, durch diese Pflege, die du gehabt hast, von diesem Angehörigen. Er möchte dich heute davon freisetzen, er möchte dich durchwaschen. Weißt du, er dankt dir für deine Treue. Und gleichzeitig setzt er dich frei heute. Er setzt dich frei heute. Wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell hier nach vorne. Er setzt dich frei von dem, was dieser Abrieb war. Das tut es ja. Ja, komm her. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Oh, ich danke dir, Herr. Oh, ich danke dir, Herr. Oh, ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass du die Last abnimmst, Herr. Herr, wir können sie selber nicht tragen, Herr. Und danke, Vater, dass du gerade jetzt, Herr, deinen Kindern Freiheit zusprichst in dem Namen von Jesus. Oh, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Und alles, was sich draufgelegt hat auf deine Seele, jede Schwere, jede Last, oh, sie fällt ab in seiner Herrlichkeit. Oh, sie fällt ab in seiner Herrlichkeit. Oh, sie fällt ab in seiner Herrlichkeit. Oh, sie fällt ab in seiner Herrlichkeit. In Jesu Namen. Oh, Goldströme. Goldströme der Herrlichkeit. Goldströme der Herrlichkeit. Goldströme der Herrlichkeit. Goldströme der Herrlichkeit. Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus, Goldströme der Herrlichkeit. Komm näher, komm näher. Oh Goldströme der Herrlichkeit. Goldströme der, oh, der Herrlichkeit. Halleluja, empfang es in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, danke Jesus, wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit. Oh, wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit. Danke Jesus, die Waschung der Goldströme der Herrlichkeit. Jesus, Jesus, Jesus. Jemand anders ist hier und bei dir ist es so, du bist ausgelaugt durch viele eigene Arztbesuche, Krankenhausbesuche, Dinge, einfach die letzten Monate, wo du selber durch körperliche Sachen gegangen bist, von einem zum anderen, von Hoffnung zu Hoffnung, von Untersuchung zu Untersuchung. Aber es ist auch wie so, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Jesus ist heute Abend hier. Er begegnet dir. Er begegnet dir in deiner Situation. Er kennt die Gedanken, die er über dich hat. Gedanken zum Frieden und nicht zum Unheil. Um dir Zukunft und Hoffnung zu geben. Halleluja. Wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell auch nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das ist wirklich das spezifische Thema. Du bist wirklich die letzten Monate Krankenhausarzt, immer wieder da durchgegangen. Ist es bei dir? War das bei dir so? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, alles, was ich draufgelegt hat, Herr, in dem Namen Jesu Christi, Herr, jede Macht der Hoffnungslosigkeit, jede Macht der Krankheit, jede Macht der Bedrückung, jede Macht, die deine Kinder ausgelaugt hat, in dem Namen Jesu Christi, hebt sich jetzt weg von ihnen in Jesu Namen. Wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit. Da ist Freiheit in Jesu Namen. Da ist Heilung. Heilung, Heilung, Heilung von deinem Thron. Heilung von deinem Thron. Oh, Heilung. Heilung ist Keyboard, Keyboard, Keyboard. Oh, Keyboard. Keyboard, Keyboard. Technik. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o Halleluja. Ganz schnell hier drüben, da im hinteren Bereich, da ist jemand und du hast auch diese Bedrückung auf dir. Und zwar kommt es bei dir durch Mobbing. Mobbing am Arbeitsplatz und nicht in erster Linie durch deine Kollegen, sondern wirklich von oben her. Von oben her. Und da ist diese Bedrückung auf dir. Und Jesus setzt dich gerade jetzt frei. Komm einfach ganz schnell hier nach vorne, wenn dich das betrifft. Komm einfach ganz schnell. Komm her. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Herr, wo dein Geist ist, oh, da ist Freiheit. In Jesu Namen. Oh, alles, was ich draufgelegt habe, weicht jetzt. Kommt jetzt raus in dem Namen von Jesus. Da ist Freiheit. Oh, wo es dein Geist ist, da ist Freiheit. In Jesu Namen, da ist Freiheit. Freiheit. Oh, Jesus. Im Namen Jesus verweisen wir auch jeden unfreimachenden religiösen Geist hier dieses Raumes in dem Namen von Jesus. Wir sagen raus hier aus diesem Gebäude in dem Namen Jesus. Oh, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Yes, Lord. Come on. Yes. Jesus. Halleluja. Galater 5,1 heißt es, für die Freiheit hat Christus euch frei gemacht. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Amen. Also, während du zum Platz gehst, sag zu irgendjemand: Steh fest und lass dich nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Wo sein Geist ist, da ist Freiheit. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Halleluja. Halleluja. Shoo. Halleluja. Glory, glory, glory, glory. Halleluja. Wow. Wow, so schön in der Gegenwart des Herrn zu sein, wo Freiheit ist. Amen. Fühlt ihr euch wohl? Ja, hier fühlen sich drei wohl. Preist den Herrn. Halleluja. So schön. Herzlich willkommen nochmal zu diesem Start unseres Pfingstwochenendes. Preist den Herrn. Ich freue mich so über jeden, der gekommen ist. Morgen werden noch einige zu uns stoßen, aber ich freue mich über jeden, der heute Abend hier ist. Preist den Herrn. Und ich freue mich natürlich, ich werde gleich unsere Gäste begrüßen, auch unsere Sprecher, auch dieses Wochenendes, unsere Gäste aus dem Ausland. Aber ich möchte auch ganz besonders begrüßen unsere langjährige Freundin Lilo Keller aus der Schweiz, Mitgründerin der Stiftung Schleife. Wirklich, wer die Stiftung Schleife kennt, ihr wisst, sie haben Auswirkungen im ganzen deutschsprachigen Raum und darüber hinaus über Jahrzehnte. Preist den Herrn, so dankbar für die Freundschaft. Halleluja, schön, dass du da bist. Und ich freue mich auch, Astrid und Thierry Geier hier zu sehen, Geier eigentlich, ja, aus dem Elsass, Franzosen, und trotzdem können sie auch Deutsch, preist den Herrn. Halleluja. Sie sind Pastoren einer charismatischen, reformierten Church im Elsass, und wir haben sie kennengelernt in Geier, als wir in Geier vor, glaube ich, 1,5 Jahren waren, bei dem Event in Südfrankreich, wo ich da gepredigt habe. Und ja, und ich freue mich, dieses Jahr kommen wir zu euch zum Dienen. Halleluja. Wir werden im November im Elsass sein bei Ihnen in der Gemeinde. Sie haben eine Revival School und wir werden da dienen. Und ich freue mich drauf. Preist den Herrn. Schön, dass ihr da seid. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. So gut. Ja, Amen. Deutschland, Frankreich together. Halleluja. Amen. Amen. Und ich will jetzt natürlich niemanden vergessen, der sonst noch da sitzt, aber ich könnte euch natürlich jetzt alle begrüßen, und weil ihr seid alle besonders, ihr seid alle speziell und ihr seid alle wirklich ganz, ganz herzlich willkommen hier. Und aber an der Stelle möchte ich es jetzt mal dabei belassen und Joshua heute Abend Zeit genug geben, uns das Wort zu predigen. Wir freuen uns sehr, dass Joshua und Janet Mills mit Liberty und Legacy, also fast die ganze Familie, fehlt nur noch der Sohn, hier sind mit uns hier bei dieser Konferenz jetzt als Familie das zweite Mal. Joshua kommt schon seit 11 Jahren zu uns, war das erste Mal 2014 hier. Und wir freuen uns, dass Sie dieses Mal, zum ersten Mal sind Sie an Pfingsten dabei. Also, ist auch eine Premiere. Preist den Herrn. Und Sie kommen ursprünglich aus Kanada, aber wohnen die meiste Zeit in den USA. Und Sie waren schon in Wales jetzt. Sie hatten schon eine Konferenz in Wales, kommen von Wales und sind jetzt am Wochenende hier bei uns. Und wir heißen Sie mal ganz, ganz herzlich mit einem Herrlichkeits-Lebenslobpreis. Applaus, willkommen. Halleluja, welcome, Joshua, Janet, Liberty, Legacy. Welcome to this place. It's all yours. Halleluja, amen. Und Joshua übersetzt sie, also Joshua übersetzt Joshua. Das ist doch sehr passend. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Halleluja. It's wonderful to be here tonight. Es ist wunderbar, hier zu sein heute Abend. The glory is here. Die Herrlichkeit ist hier. Hallelujah. Hallelujah. The glory is here. Die Herrlichkeit ist hier. God is here in his glory. Gott ist hier in seiner Herrlichkeit. And you're here. Und du bist hier. And the Bible tells us where two or more gathered in his name. Und die Bibel sagt uns, wo zwei oder mehr in seinem Namen versammelt sind. He's right there in the midst of us. Da ist er mitten unter ihnen. So just lift up your hands into the glory tonight. Also hebt einfach eure Hände in die Herrlichkeit heute just Abend. Just lift up your hands into that wonderful realm of God's glory. Hebt einfach eure Hände in diesen wunderbaren Raum seiner Herrlichkeit. The Bible says that in this glory, die Bibel sagt, dass in dieser Herrlichkeit, God will provide supply for all of your need. Wird Gott für all deine Nöten begegnen. According to his riches in glory through Christ Jesus. Nach seinen Reichtümern in Christus Jesus. So Lord, I thank you that tonight. Also Herr, ich danke dir heute Abend. There is divine supply. Da ist göttliche Versorgung. There is divine provision. Da ist göttliche Versorgung. There is divine abundance. Göttlicher Überfluss. For every need. Für jede Not. Spiritually. Sei sie geistlich, emotionally, emotional, physically, physisch, financially, finanziell, relationally, in Beziehungen. Lord, every place where there is need, Herr, jeder Ort, an dem es eine Not gibt. I thank you that you are our shepherd tonight. Danke ich dir, dass du heute unser Hirte bist. So that we will want not. So dass wir nicht, dass uns nichts mangeln wird. Lord, let your glory flow. Herr, lass deine Herrlichkeit fließen. Come and do what you love to do. Komm und tu das, was du so gerne tust. Holy Spirit of God. Heiliger Geist Gottes. Spirit of truth and Spirit of glory. Geist der Wahrheit und Geist der Herrlichkeit. You are welcome to move in this place. Du bist willkommen, dich hier zu bewegen. Come to glorify Jesus. Komm und verherrliche Jesus. Let your glory flow. Lass deine Herrlichkeit Let fließen. Let your glory flow. Lass deine Herrlichkeit fließen. Let your glory flow. Lass deine Herrlichkeit fließen. Let your glory flow. Lass deine Herrlichkeit fließen. Let your glory flow. Lass deine Herrlichkeit fließen. Let your glory flow. Lass deine Herrlichkeit fließen. Let your glory. Lass deine Herrlichkeit. Let your glory. Lass deine Herrlichkeit. Let your glory. Lass deine Herrlichkeit. God, let your glory flow. Gott, lass deine Herrlichkeit fließen. Oh God, we've come for you. Herr, wir kommen zu dir. To see you high and lifted up in this place. Um dich hoch erhoben zu sehen an diesem Ort. God, we've come for you. Herr, wir kommen zu dir. We're here for you. Wir sind hier für dich. And we know that you're here for us. Und wir wissen, dass du hier für uns bist. So let your glory flow, hallelujah. Also lass deine Herrlichkeit fließen. Now just pull down on this realm. Also jetzt zieh aus diesem Raum. Because there's miracles in this realm. Weil da gibt's Wunder in diesem Raum. There's healing in this realm. Das Heilung in diesem Raum. There's blessing in this realm. Das sind Segnungen in diesem Raum. There's all kinds of wisdom in this realm. Jede Art von Weisheit in diesem Raum. Divine solutions are given in this realm. Göttliche Lösungen werden gegeben in diesem Raum. It's the realm of creative glory. Es ist der Raum der kreativen Herrlichkeit. Oh, just pull down on this realm. Also zieh einfach aus All diesem that Raum. You need is in the glory. Alles, was du brauchst, ist in der Herrlichkeit. The glory is God. Die Herrlichkeit ist Gott. God is the glory. Gott ist die Herrlichkeit. The glory is the manifestation. Die Herrlichkeit ist die Manifestation. Of the essence of his presence. Der Essenz seiner Gegenwart. It's the reality. Es ist die Realität. Of his majesty. Seiner Majestät. It is all that he is, all that he has. Es ist alles, was er ist und alles, was er hat. Nothing missing, nothing lacking in the glory. Nichts fehlt in der Herrlichkeit. The glory is here. Die Herrlichkeit ist hier. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Okay, I want you to open your Bible with me tonight. Ich möchte, dass ihr eure Bibeln aufschlagt mit mir heute Abend. And we're going to get right into the word. Und wir werden direkt ins Wort einsteigen. And I want to look at here, am I taking up the whole pulpit? Let me. Und ich werde Don't worry. I'm being a pulpit hog. I am It's fine. I don't need taking up the whole. Here, I'll move over half. I'll have half, and then you can have half. Also, I've learned how to share in the glory. Ich lerne zu teilen in der Herrlichkeit. Yeah, it's a. It's a great thing to learn. Das ist wunderbar, das zu lernen. We can care for one another in the glory. Prefer one another in the glory. Umeinander kümmern in der Herrlichkeit. There's more than enough for everybody. Das ist mehr als genug für jeden. I got half a pulpit, you get half a pulpit. Ich habe ein halbes Pult und du bekommst auch eine Hälfte. We all get half a pulpit. Hallelujah. Jeder kriegt eine Hälfte. Proverbs chapter 3, turn there with me. Also wir gehen zu Sprüche Kapitel 3. If you would. Geht da mit mir hin, bitte. Thank you, Jesus. I was praying about this conference. Ich habe über diese Konferenz gebetet. Asking the Lord about it. Hab den Herrn darüber gefragt. And seeking his direction. Und hab nach Direktion von ihm gefragt. And in all my seeking. Und in all dem Suchen. Now this is amazing the way that the Lord works. Also es ist wunderbar, wie der Herr arbeitet. Sometimes we seek and we ask and we knock. Manchmal suchen wir und wir fragen und wir klopfen an. And we don't always get the answer immediately. Und nicht immer ist es so, dass wir sofort die Antwort bekommen. But it doesn't mean we stop asking or knocking or seeking. Aber das heißt nicht, dass wir aufhören zu fragen, zu klopfen und zu suchen. There's something to be said about tenacity. Da gibt's etwas, was gesagt werden kann über einfach so Sturheit, so ein Dranbleiben. A people that are not willing to give up. So ein Volk, das nicht willens ist, aufzugeben. The Bible tells us in Galatians 9, die Bibel sagt uns in Galater 9, we will actually, I think it's Galatians 6, verse 9, es ist Galater 6, Vers 9, says, we will reap a harvest if we do not give up. Da heißt es, wir werden eine Ernte empfangen, wenn wir nicht aufgeben. All throughout the scriptures we're encouraged to not give up. Durch die ganzen Schriften werden wir immer wieder ermutigt, nicht aufzugeben. I think sometimes we miss miracles because we've given up too easily. Ich glaube, manchmal entgeht uns ein Wunder, weil wir zu schnell aufgegeben haben. We settle for less or for second best. Wir geben uns dann mit weniger oder mit dem zweitbesten zufrieden. But God has some of the greatest outpourings available for all of us. Aber Gott hat die größten Ausgießungen verfügbar für jeden von uns. The kingdom of heaven suffereth violence and the violent take it by force. Dem Königreich Gottes wird Gewalt angetan und die Gewalttätigen nehmen es, reißen sie es an sich. Glory people, Herrlichkeitsleute, are the people that knock and keep on knocking. Sind die Leute, die klopfen und die immer weiter klopfen. Knowing that somebody's behind the door. Die wissen, dass da jemand hinter der Tür ist. Glory people, Herrlichkeitsleute, are the ones who seek and keep on seeking. Sind diejenigen, die suchen und die immer weiter suchen. Knowing that in our seeking after the things of God, indem sie wissen, dass in unserem Suchen nach den Dingen Gottes, we're going to make some great discoveries in God. Werden wir große Entdeckungen in Gott machen. Nobody found anything by staying at home. Niemand hat irgendwas gefunden, indem er einfach zu Hause geblieben ist. You gotta go where you've never been. Du musst dahin gehen, wo du noch nie warst. Do something in the word you've never done. Mach was mit dem Wort, was du noch nie getan hast. Let God lead you by his spirit. Lass Gott dich leiten durch seinen Geist. And then stand amazed. Und dann sei erstaunt. By his glory. Von seiner Herrlichkeit. I was asking the Lord, Lord, ich habe den Herrn gefragt, Herr, what is the message this weekend? Was ist die Botschaft für dieses Wochenende? Lord, what are you speaking? Herr, was sprichst du? Lord, what are you doing? Herr, was tust du? And after days und nach Tagen of knocking and seeking and asking, in denen ich geklopft habe und gesucht habe und gefragt habe, he led me to Proverbs chapter 3. Hat mich geführt zu Sprüche Kapitel 3. And so this is where we start tonight. Also da fangen wir heute Abend an. Because remember, everything that comes from God, weil weißt du, alles was von Gott kommt, comes in seed form, kommt in der Form eines Samens. God gives us a seed so that we'll receive it. Gott gibt uns einen Samen, dass wir ihn empfangen. But he also gives us a seed so that we'll steward it. Aber er gibt uns auch einen Samen, dass wir ihn pflegen. Looking for the fertile soil where to plant. Dass wir nach einem fruchtbaren Boden suchen, in den wir ihn pflanzen können. The soil is people, places, atmospheres, opportunities. Der Boden sind Menschen, Orte, Atmosphären und Gelegenheiten. And the word is the seed. Und das Wort ist der Same. So tonight I'm about to sow what God gave to me. Also heute Abend werde ich säen, was Gott mir gegeben hat. Verse 1. In Vers 1. My son. Mein Sohn. You can say my children. Du kannst auch sagen meine Kinder. Do not forget my law. Vergiss nicht meine Belehrung. God's word. Gottes Wort. But let your heart keep my commands. Und dein Herz bewahre meine Gebote. For length of days and long life. Denn Länge der Tage und Jahre des Lebens. And peace they will add to you. Und Frieden werden sie dir vermehren. Wow. Hold on to the word of God. Halte fest am Wort Gottes. And let the word of God be absorbed by your entire being. Und lass das Wort Gottes absorbiert werden von deinem ganzen Wesen. And something will begin to transpire from the supernatural into the natural. Und etwas wird dann übergehen vom Übernatürlichen in das Natürliche. For length of days and long life. Denn Länge der Tage und Jahre des Lebens. And peace they will add to you. Und Frieden werden sie dir vermehren. Then it says in verse 5. Und dann heißt es in Vers 5. And you can read all of this later on your own. Ihr könnt das auch alles wonderful. Später lesen, das ist echt wunderbar. But verse 5, trust in the Lord. Aber in Vers 5 heißt es, vertrau auf den Herrn. With all your heart. Mit deinem ganzen Herzen. And lean not on your own understanding. Und stütze dich nicht auf deinen Verstand. In all your ways acknowledge him. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. And he shall direct your paths. Und er wird gerade machen deine Pfade. Trust in the Lord. Vertrau auf den Herrn. With all your heart. Mit deinem ganzen Herzen. We've read it. Wir haben es gelesen. We've repeated it. Wir haben es wiederholt. We've quoted it in Sunday school. Wir haben es zitiert in der Sonntagsschule. We maybe even written down this verse. Wir haben ihn vielleicht auch aufgeschrieben. But the truth is, aber die Wahrheit ist, the revelation contained within verses 5 and 6. Die Offenbarungen, die enthalten sind in den Versen 5 und 6. Are some of the greatest things we can discover as believers. Sind die gehören zu den großartigen Dingen, die wir als Gläubige erfassen können. It's going to require a yielding and surrender like we've never had before. Es wird uns eine Hingabe und eine Aufgabe erfordern, wie wir sie noch nie zuvor hatten. It's easy to say, God, I trust you with all of my heart. Es ist leicht zu sagen, Gott, ich vertraue dir mit all meinem Herzen. But then he speaks. Aber dann spricht er. And we say, well, und dann sagen wir, oh, my heart doesn't really like that. Das gefällt meinem Herz jetzt nicht so. I feel like I want to do something else. Ich spüre eher, dass ich etwas anderes machen sollte. What does it look like to trust the Lord with all of our heart? Wie sieht es denn aus, wenn wir dem Herrn mit unserem ganzen Herzen vertrauen? Means that our heart no longer belongs to us. Das heißt, dass unser Herz nicht mehr länger uns gehört. But our heart belongs to the heavens. Sondern unser Herz gehört dem Himmel. We surrender our heart. Wir geben unser Herz hin. We give all that we are. Wir geben alles, was wir sind. We lay down our will. Wir legen unseren Willen hin. Our desire. Unsere Wünsche. Our personal ambitions. Unsere persönlichen Ambitionen. Saying, God, what you want. Und sagen, Herr, was du willst. Is now what I want. Ist das, was ich will. God, what you want. Gott, was du willst. Is what I want. Ist, was ich möchte. Lean not on your own understanding. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Your own wisdom, deine eigene Weisheit. Your own training and ability, dein Training und deine Fähigkeiten. Your own thoughts, deine eigenen Gedanken. Don't lean on them. Vertraue nicht auf die. Your thoughts can only get you so far. Deine Gedanken können dich nur bis zu einem gewissen Punkt bringen. But the ways of the glory, aber die Wege der Herrlichkeit are higher than our earthly thoughts. Sind höher als unsere irdischen Gedanken. You see the people wandering. Weißt du, die Leute, die gelaufen sind? The children, the Hebrew children, they're grumbling, complaining. Die geirrt sind, die hebräischen Kinder, die geirrt sind und sich beschwert haben. They say, God, your thoughts are higher than our thoughts, your ways are higher than our ways. Haben gesagt, Gott, deine Wege sind höher als unsere Wege, deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. In other words, we can never live up to your expectation. In anderen Worten, wir können nie deinen Erwartungen gerecht werden. We can never do things like you do them. Wir können die Dinge nie so tun, wie du sie tust. But on this side of the covenant, aber auf dieser Seite des Bundes, in a new and better covenant, in einem neuen und besseren Bund, on this side of the cross of Calvary, auf dieser Seite des Kreuzes von Golgatha, being washed and cleansed by the blood, in dem wir gereinigt und gereinigt sind bei dem Blut, on this side of salvation, auf dieser Seite der Erlösung, our prayer should be, sollte unser Gebet sein, God, let your thoughts be my thoughts. Gott, lass deine Gedanken meine Gedanken sein. don't want to lean on my own understanding. Ich möchte mich nicht auf mein eigenes Verständnis verlassen. But God, I want your thoughts. Aber ich möchte deine Gedanken, Gott. I want to capture your imagination. Ich möchte deine Fantasie haben. I don't want to be moved by my own attitude and desire. Ich möchte nicht von meiner eigenen Einstellung, meinen eigenen Wünschen gesteuert sein. But God, I desire to be moved by the impulses of your glory. Sondern ich möchte von den Impulsen deiner Herrlichkeit geführt sein. Where your heart beats within me. Wo dein Herzen in mir schlägt. And your mind is alive within me. Und dein Verstand in mir lebt. I want your thoughts to be my thoughts. Ich möchte, dass deine Gedanken meine Gedanken sind. So that your ways might be my ways. Sondern so dass deine Wege meine Wege sein werden. Oh, when you begin to capture. Also wenn du anfängst, das zu ergreifen. Heaven's ideas. Oder um die Ideen des Himmels zu ergreifen. When you begin to capture supernatural understanding. Wenn du übernatürliches Verständnis ergreifst. Suddenly you move in a way like you didn't move before. Auf einmal bewegst du dich auf eine Weise, wie du dich zuvor nicht bewegt hast. You'll find yourself stepping out in areas you were unwilling to step out in before. Du findest dich, dass du in Dingen in Wegen gehst, wo du dich vorher nicht getraut hast. You'll find yourself going places, reaching out. Du siehst, dass du an Orte gehst und dich ausstreckst. Speaking words. Worte aussprichst. Doing acts of kindness, generosity flowing from your life. Taten der Freundlichkeit tust, der Großzügigkeit aus deinem Herzen heraus. Because you're no longer restricted by your own understanding. Weil du nicht mehr durch deinen eigenen Verstand beschränkt bist. But you're being moved by God. Sondern du wirst bewegt von Gott. His thoughts and his ways. Von seinen Gedanken und von seinen Wegen. In all your ways acknowledge him. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. And he shall direct your paths. Und wird gerade machen deine Pfade. I love the scripture. Ich liebe die Schriftstelle. This says the footsteps of the righteous are ordered of the Lord. Da wo es heißt, die Schritte der Gerechten sind geführt vom Herrn. We need to have a confidence in the word. Wir brauchen ein Vertrauen in das Wort. Knowing that if God said it, indem wir wissen, dass wenn Gott es gesagt hat, it's established if we agree with it. Dann ist es etabliert, wenn wir uns damit eins machen. I'm talking about it being established in our lives. Da rede ich davon, dass es etabliert wird in unserem Leben. The Bible tells us that God's word is forever established in the heavens. It's settled in the heavens. Das Wort Gottes sagt, dass das Wort Gottes ist gesetzt im Himmel. In the glory realm. God's word has already been settled. Also in der Herrlichkeit ist das Wort, steht das Wort Gottes fest für dich. But what we have to do today, aber was wir heute machen müssen, is allow God's word to be settled in us right now. Ist das Wort Gottes fest zu stehen lassen in uns. Like in my home, in meinem Heim. Lord, I'm going to allow your word to be settled in my home. Ich erlaube, dass dein Wort feststeht in meinem Heim, da wo ich lebe. In my finances right now? In meinen Finanzen. Lord, I'm going to let your word be established. Let it be settled in my finances. Lass ich dein Wort etabliert sein, festgesetzt sein in meinen Finanzen. In my physical body. In meinem physischen Körper. Lord, Herr, your word, dein Wort is settled within me. Steht fest in mir. You said it. Du hast es gesagt. By your stripes I am healed. Durch deine Striemen bin ich geheilt. So that's settled within me. Also das steht fest in mir. Oh, circumstance might come. Umstände mögen kommen. Symptoms might come. Symptome mögen kommen. Reports of sickness. Berichte von Krankheiten. Different kinds of things might come. Unterschiedliche Arten mögen kommen. But when God's word is settled within you. Aber wenn Gottes Wort feststeht in dir, it builds a stability within you, dann baut das eine Stabilität in dir, where no matter the storm, the winds or the waves, wo ganz egal, was der Sturm, was der Wind, was die Wellen sind, I am planted in a firm foundation. Bin ich gepflanzt in einem festen Fundament. Circumstance and situation is bound to change. Umstände und Situationen müssen sich ändern. But the word of the Lord remains sure and established forever. Aber das Wort des Herrn bleibt für immer. It's not changing. Es ändert sich nicht. And so that's where I'm settled. Und da stehe ich fest. And that's what's settled in me. Und das ist auch fest in mir. Mm. When God's word gets settled in you, wenn Gottes Wort feststeht in dir, people will look at you like you're crazy. Werden die Leute dich anschauen, als wärst du verrückt. Because you're not going to react to situations the way that other people react to situations. Weil du wirst auf die Reaktion nicht so reagieren, wie andere darauf reagieren würden. What we read about in God's word. Was wir in Gottes Wort lesen. What we talk about. Worüber wir sprechen. From the pulpit. Vom hier von der Kanzel. What we study, what we sing about. Was wir studieren, was wir singen. It's not just about doing this in a meeting. Es ist nicht nur, dass wir das tun in so einem zu einer Versammlung. But this is all given. Das ist alles gegeben. To change our lives. Damit es unsere Leben verändert. Do you understand that the gospel is the power of God? Versteht ihr, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist? Unto salvation. Zur Erlösung. And when we talk about salvation, und wenn wir über Erlösung sprechen, yes, it's a spiritual thing first. Dann ist das in erster Linie eine geistliche Sache. But it goes beyond just the spirit realm. Aber es geht auch jenseits des Geistraumes. If we study out that word salvation in the original, wenn wir uns das Wort Erlösung im Originaltext anschauen, it's salvation for your spirit. Dann heißt das Erlösung für deinen Geist, for your soul, your mind, your will, your emotions, für deine Seele, deinen Verstand, deinen Wille, deine Gefühle, and for your physical body, und für deinen physischen Körper. It's salvation in every kind of way. Also es ist Erlösung auf jede Art und Weise. I don't know about you, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, but I'm grabbing hold of salvation, aber ich hole mir die Erlösung for me and my household. Für mich und meinen Haushalt. I believe God for household salvation. Ich glaube Gott für ein Haus in Erlösung. That all of my children, dass alle meine Kinder, will walk in the ways of the Lord for all of their lives. In den Wegen des Herrn wandeln alle Tage ihres Lebens. And all of my grandbabies, und all meine Enkelkinder, when they come along, wenn sie dann kommen. And I believe there's going to be many. Und ich glaube, dass da viele kommen werden. They will all serve the Lord. Dann werden sie alle dem Herrn dienen. For all of their lives. Alle Tage ihres Lebens. And then all of my great-grandbabies. Und auch meine Urenkel. They will all serve the Lord. Sie werden alle dem Herrn dienen. See, I believe God for a generational blessing. Weil ich glaube an Gott für einen Segen, der durch die Generationen geht. Because the footsteps of the righteous are ordered by the Lord, and I'm walking in the ways of the Lord, and when you walk in the glory, you can't go wrong. Hallelujah. Weil die Schritte des Gerechten sind geführt vom Herr, und ich wandle geführt vom Herr, und dann kann ich nicht falsch gehen. I know for some of you, ich weiß, für einige von euch, these things of the glory are new things. Sind die Dinge der Herrlichkeit neue Dinge. But I encourage you not just to take a little step in. Aber ich ermutige euch, nicht einfach einen kleinen Schritt da reinzugehen. But take big steps in. Sondern nimm die großen Schritte da rein. Step all the way in. Geh ganz rein. You don't want to be half in and half out. Du möchtest nicht halb drin und halb draußen sein. Because that's absolutely the worst place to be. Weil das ist wirklich der schlechteste Ort, an dem du sein könntest. Actually, the Bible says a double-minded man is unstable in all of his ways, and nothing about what he does will prosper. Weil die Bibel sagt, ein Mann, der doppelte Gesinnung hat, der ist unstabil in allen seinen Wegen. We gotta make a decision to step all the way in. Also wir müssen diese Entscheidung treffen, ganz reinzutreten. Surrender our lives completely. Unser Leben komplett hinzugeben. Where we don't just have a church life and then a regular day life. Wo wir nicht einfach so ein Gemeindeleben haben und dann noch ein normales Leben. Oh, but where we're giving completely to the glory. Sondern wo wir uns komplett der Herrlichkeit hingegeben haben. God, I give you all of me. Herr, ich gebe dir alles von mir. And I open up to receive all of you. Und ich öffne mich, alles von dir zu empfangen. Come on, just lift up your hands tonight. Hebt eure Hände heute Abend. And make that prayer your own. Und mach das Gebet zu deinem. Say, God, I give you all of me. Sag, Herr, ich gebe dir alles von mir. God, I give you all of me. Gott, ich gebe dir alles von mir. God, I give you all of me. Gott, ich gebe dir alles von mir. And I receive. Und ich empfange all of who you are. Alles, was du bist. In my life. In meinem Leben. Jesus Christ. Jesus Christus. The hope of glory. Die Hoffnung der Herrlichkeit. In me. In mir. This is the mystery. Das ist das Mysterium, das ist das Jesus Geheimnis. Christ. Jesus Christus. The hope of glory. Die Hoffnung der Herrlichkeit. In me. Wow. In mir. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. God, you can have all of me. Gott, du kannst alles von mir haben. You can direct my footsteps. Du kannst meine Schritte führen. You can direct my mind. Du kannst meinen Verstand führen. My life is not my own. Mein Leben ist nicht das meine, God, mein eigenes. It belongs to you. Herr, es gehört dir. So when we start living in the glory, also wenn wir anfangen in der Herrlichkeit zu leben, we discover that God begins speaking to us, dann entdecken wir, dass Gott anfängt zu uns zu reden in unusual ways, auf ungewöhnliche Weise. And yes, he speaks to us when we're at church and gathered together in conferences like this. Und Gott spricht auch zu uns, wenn wir in der Gemeinde sind, bei Konferenzen wie diese. But he'll also speak to you first thing in the morning. Aber er spricht auch dir zu dir als erstes am Morgen. When you're waking up in bed. Wenn du in deinem Bett aufwachst. Or you'll be getting ready for your day and he'll begin to speak to you and begin to cut into your day. Und, oder du machst dich bereit für deinen Tag und er fängt an mit dir zu sprechen. Rearranging your day. Deinen Tag ein bisschen Umzug krempeln. You'll be driving to work. Du fährst zur Arbeit. And it begins speaking to you about your workplace. Und dann fängt er an, mit dir zu reden über deinen Arbeitsplatz. You'll be going to sleep at night. Du gehst abends schlafen. And he'll begin speaking to you about the week ahead. Und dann fängt er an, mit dir zu sprechen über die kommende Woche. A couple months ago, vor ein paar Monaten, something very unique happened. Ist etwas ziemlich Einzigartiges passiert. Because I'd been in Hollywood, weil ich war in Hollywood. And I heard somebody say, und ich habe da gehört, wie jemand gesagt hat, something to the effect of, etwas, das so viel bedeutet hat wie, if you'd like to be in the studio audience of a television show, wenn du in dieser ja, einfach in so einer, bei so einer Fernsehsendung mit dabei sein willst, Zuschauer sein willst, dann kenne ich da eine Webseite, wo du da hingehen kannst und dann frag mich einfach. So I approached the man, also bin ich zu dem Mann gegangen, I felt something on that. Weil ich habe da gespürt, da ist was drauf. And I asked him, I said, what's the website? Und habe ich gesagt, ja, was ist denn das, wissen die, and diese Webseite? Und da hat sie mir gegeben. And so I made a mental note of it. Und dann habe ich mir das gemerkt. And I went home that night. Und dann bin ich heimgegangen. Drove to our house in Palm Springs, California. Bin zu unserem Haus in Palm Springs, Kalifornien gefahren. And later that night, it came back up into my spirit. Und später an dem Abend kam das wieder in meinem Geist hoch. I should go on that website and look at the different television shows where there's audience. Und dann sollte, dass ich einfach auf diese Website gehen sollte und auch zu den unterschiedlichen, mir die unterschiedlichen Fernsehsendungen anschauen wollte, wo sie einfach noch Zuschauer brauchen. And so I went on the website. Also bin ich auf diese Website gegangen. And I saw that there was a game show. Und dann habe ich gesehen, da war so eine Game Show, die da. And I thought, that sounds fun. Und dann dachte ich, ja, das klingt nach Spaß. And I clicked on the button. Und dann habe ich da drauf geklickt. And there was different dates when the game show was going to be filming. Und da waren unterschiedliche Zeiten, zu denen das gefilmt wurde. And I noticed that one of those dates. Und dann habe ich gesehen, dass an einem dieses Datum was actually going to be the following week when I was planning already to drive to Los Angeles. War an einem Tag, wo ich sowieso vorhatte, nach Los Angeles zu fahren. Because a friend of mine was flying in to visit me. Weil ein Freund hergekommen ist, um mich zu besuchen. We were actually, he was coming with me on a ministry trip. Er wollte mit mir auf eine Reise gehen, also für meinen Dienst. And so I had to go up to Los Angeles to pick him up. Also musste ich dort nach Los Angeles ihn abholen. And I saw that date. Und habe ich das Datum gesehen. And I thought, I'm gonna book, I'm going to book those tickets. Und habe ich gesagt, ja, okay, dann hole ich mir deine Tickets. Because I think I could go pick up my friend. Weil ich dachte, ja, ich hole dann meinen Freund dort we ab. Could have lunch. Wir werden essen zusammen. And then we'll go to a game show. Und dann gehen wir zu dieser Game Show. On the way back home. Auf dem Weg nach Hause. Sounds like a nice plan. Klingt nach einem guten Plan, oder? And the tickets were free. Und die Eintrittskarten waren für umsonst. So if the plans change, no big deal. Also wenn wir unsere Pläne ändern, nicht schlimm. So I booked the tickets. Also habe ich das alles gebucht. And the day came to go pick up my friend. Und ich habe dann meinen Freund abgeholt. And I got to the Los Angeles airport. Bin zum Los Angeles Flughafen gefahren. And I got a text from my friend, his flight was delayed. Und dann habe ich eine Nachricht von meinem Freund bekommen, dass sein Flug Verspätung so hat. It was delayed a couple hours. Also war ein paar Stunden verspätet. So my plan had to change. Also musste ich meine Pläne ändern. We either had to go for lunch. Entweder sind wir nach Essen gegangen. Or go to the game show. Oder wir gehen zu dieser Game Show. And so I thought I'm going to ask my friend. Also dachte ich ja, ich werde ihn jetzt fragen. If he's hungry. Ob er Hunger hat. If he says yes, I'm hungry. Wenn er sagt ja, ich habe Hunger. We'll go to lunch. Dann werden wir essen gehen. And I won't even mention the game show. Und ich werde das mit der Show nicht mal erwähnen. So I pick him up. Also habe ich ihn abgeholt, habe gefragt, ja, bist du hungrig? He says, yes, I'm very hungry. Und er hat gesagt, ja, ich bin sehr hungrig. I said, okay, where would you like to eat? Habe ich gesagt, okay, wo würdest du gerne essen gehen? So we settled on a restaurant. Also haben wir uns da ein Restaurant ausgesucht. Put the address in my GPS. Hab die Adresse in mein Navi eingegeben. And we got driving on the road. Und wir sind dann losgefahren. As we're driving down the road. Während wir da die Straße entlang fahren. Janet calls. Ruft Janet an. So I take the phone call in my car. Also nehme ich den Anruf an in meinem Auto. And she's on the speaker. Und sie ist dann auf dem Lautsprecher. And she said, Joshua, you picked up your friend. Und er sagt, ja, Joshua, hast du deinen Freund abgeholt? Yes, I did. Und ich habe gesagt, ja, habe ich. I've got the package. Ich habe das Paket. Janet says. Janet sagt. Are you guys going to the game show? Es fragt, ja, geht ihr jetzt zu der Game Show? And my friend says, what game show? Und mein Freund sagt, hey, welche Game Show denn? I said, Janet, I haven't even talked to him about it. Und dann sage ich, Janet, ich habe mit ihm nicht mal darüber gesprochen. We're just on our way to lunch. He flew in late. Wir sind einfach gerade auf dem Weg zum Essen. Er ist später angekommen. And Janet said, I think you should go to the game show. Und dann sagt Janet, nee, ich denke, ihr solltet zu dieser Show gehen. Because if you go, you're gonna win. Weil wenn ihr geht, dann werdet ihr gewinnen. And my friend said, if I go, I'm gonna win. Und mein Freund hat dann gesagt, ja, wenn ich gehe, dann werde ich gewinnen. I said, do you want to go? Und habe ich gesagt, ja, willst du gehen? I said, we can't go to this restaurant if we go. Dann habe ich gesagt, wir können nicht zum Restaurant gehen, wenn wir dahin gehen. He said, let's go to the game show. Und er hat gesagt, lass uns dahin gehen. So we changed the address on the GPS. Also haben wir im Navi die neue Adresse and eingegeben. And now we're driving to the other side of Los Angeles. Und sind dann auf die andere Seite von Los Angeles heading gefahren. Back to Hollywood. Zurück nach Hollywood. So it says on the tickets. Also steht auf den Tickets steht dann in capital letters, in Großbuchstaben, do not be late. Seid nicht zu spät. Then there's fine print underneath that that says if you're late you will not be admitted into the studio audience. Ja, und dann steht klein drunter, ja, wenn du zu spät bist, dann werdet ihr nicht mehr reingelassen. So we arrive into the parking lot 5 minutes after we're supposed to be there. Und dann waren wir auf dem Parkplatz 5 Minuten, nachdem wir hätten da sein sollen. And so I kind of run up to the check-in counter. Also bin ich da an die Kasse gerannt. And I said, we're late, I apologize. Und habe gesagt, ja, wir sind zu spät, es tut mir leid. My friend just flew into Los Angeles. Mein Freund ist gerade mit dem Flugzeug angekommen in Los we Angeles. We didn't go to the restaurant, we came straight here. Wir sind nicht mal essen gegangen, wir sind direkt hierher gekommen. I said, can we still get into the show? Können wir noch in die Show kommen? They said, yes, we need you in the show. Und haben sie gesagt, ja, wir brauchen euch in der Show. I said, what? Und ich habe gesagt, was? They said, normally we have 250 people in the studio audience. Sie haben gesagt, normalerweise haben wir so 250 Leute, only 40 people die dabei showed sind. Up. Aber heute sind nur 40 Leute aufgetaucht. So we need you in the audience. Also brauchen wir euch in der Zuschauermenge. So I asked the question. Also habe ich gefragt. Does this mean we have a better chance of winning? Und habe ich gefragt, ja, heißt das dann, dass wir auch bessere Gewinnchancen haben? And they said absolutely. Und haben sie gesagt, ganz bestimmt. So I was feeling good about this situation. Also da habe ich mich dann ganz gut gefühlt. We got into the studio. Wir sind in das Studio gegangen. And you know, the lights, the cameras, the music, everything starts. Die Lichter gehen aus, die Musik und alles fängt an. And the second name that is called is my friend's name. Und der zweite Name, der aufgerufen wird, ist der von meinem Freund. And they say, "Come on down." Und die sagen, komm nach unten. And then he jumps up out of his seat. Und dann springt er aus auf seinem Platz und rennt nach vorne. And he has to play a pricing game. Und er muss so ein Preisspiel, and he wins the pricing game. So ein Spiel machen und er gewinnt das. So he goes to the next level. Und dann kommt er in das nächste Level. And he gets up on the stage and he plays another game. Und dann kommt er auf die Bühne und spielt noch ein weiteres Spiel. And then he gets to go to the next level. Und dann kommt er noch ins now nächste he has Level. To spin a wheel. Und jetzt muss er an so einem Rad drehen. And you have to get closest to $1. Und du musst ganz nah an den $1 rankommen. And he gets 95 cents. Und dann kriegt er 95 Cent. Everybody else, very low. Und die anderen waren viel zu niedrig, so viel tiefer. Goes to the next level. Also geht er auch hier ins nächste Level. Now he's in the final showcase, where they bring out the big prizes. Und jetzt ist er in der Endrunde, wo sie dann die großen Preise bringen. The cars and the boats and the money and the trips and everything. Die Autos, die Boote, das Geld, alles. And he gets to play this game against one other contestant. Und dann spielt er das gegen eine andere Person. And he wins the whole thing. Und er gewinnt das ganze Ding. The whole thing, the whole game show. Die ganze all the Show. Prizes. Alle Preise. He gets all the prizes. Er gewinnt alle Preise. $30,000. $30,000. US dollar prizes. Also im Wert von $30,000. And we were just on the way to lunch. Und wir waren eigentlich auf dem Weg zum Essen. But the footsteps of the righteous, aber die Schritte der Gerechten, are ordered of the Lord, sind geführt vom Herrn. And this is what I love about the Lord. Und das liebe ich am Herrn. That even when, dass sogar dann, we're about to blow it, wenn wir es eigentlich gerade verbocken, well, maybe we should go to lunch instead. Vielleicht maybe gehen wir einfach I won't even tell essen. My friend about the game show. Vielleicht erzähle ich meinem Freund einfach nichts von der Show. Bring, bring. Klinge. God has a way of cutting in. Gott hat einen Weg, sich einzumischen. And sometimes the voice of the Lord is the voice of your wife. Und manchmal ist die Stimme des Herrn die Stimme deiner Frau. It's true. Das stimmt. But God has all different kinds of ways to lead us and to guide us, and His grace is sufficient for us. Aber Gott hat all diese unterschiedlichen Wege, in die er uns führen kann, und seine Gnade reicht aus für uns. We're thinking we're going one direction. Wir denken, wir gehen in die eine Richtung. But God's got all the blessings prepared for you. Aber Gott hat all die Segnungen schon bereitet für dich. I'm not talking about just one blessing or two blessings or just a few little things. Ich rede nicht von einem Segen oder zwei Segen oder so ein paar kleinen Dingen. I'm talking Dingen. About the whole shebang. Ich rede von der ganzen, von allem. All of it. He's got all the victories for you. All of it. Er hat all die Siege für dich. Alles. You can win all the victories. You can step into all the victories. You can get all the blessings. Du kannst all die Siege haben, du kannst in all das eindrehen, du kannst all die Segnungen empfangen. As you follow his voice, wenn du seiner Stimme folgst, and allow his spirit to lead you, und seinem Geist erlaubst dich zu führen, everywhere you go, und ihn überall anerkennst, wo du gehst, you are covered in the favor of the Lord. Dann bist du bedeckt von der Gunst Gottes. You're covered in the favor. Du bist bedeckt in der Gunst. Anyway, jedenfalls, I can't tell you the name of my friend. Ich kann dir den Namen von meinem Freund nicht erzählen. Because the episode hasn't aired yet. Sorry? It hasn't been on so, television yet. Weil die Show, das wurde noch nicht ausgestrahlt. But it's going to be on TV in America on Monday. Aber am Montag wird es in Amerika im Fernsehen and sein. And then I'll be so glad, because then I can tell his name. Und dann werde ich so froh sein, weil dann kann ich seinen Namen sagen. Oh wow, the Lord blessed him so good. Er hat ihn so gesegnet. And we were just on the way to lunch. Und wir waren eigentlich auf dem Weg zum Essen. So we went afterwards. Also sind wir danach to gegangen. Eat. Sind wir essen gegangen. And then we were laughing the whole time. Und wir haben die ganze Zeit gelacht. And like, can you believe it? Und haben gesagt, kannst du das glauben? Wow. Wow. You just flew in. Du bist da gerade reingeflogen. Und haben dich aufgesammelt. You didn't even get to my house yet. Du warst noch nicht mal bei mir wow, zu Hause. Wow, that's amazing. Das ist wunderbar. How many feel like God has some supernatural surprises for you? Wer spürt, dass Gott übernatürliche Überraschungen für ihn hat? Thank you, Jesus. Danke, Jesus. He does. He really does. Das tut er wirklich. So after that situation. Also nach dieser Situation, I was very inspired, war ich sehr inspiriert, to go back on that website. Nochmal auf diese Webseite zu gehen. And I found another game show. Und da habe ich noch so eine Game Show gefunden. But this game show required an audition. Aber dafür musste man erst zu so einem Vorsprechen. And so I put my name in. Also habe ich da meinen Namen eingetragen. I felt like I was supposed to do it. Und ich dachte, ja, das soll ich jetzt machen. So, to my surprise, a week later, also war ich überrascht, als eine Woche später the casting agent calls me. Der Agent, der mich angerufen hat, der die, das says, Casting macht, an audition, an interview over Zoom. Und er hat gesagt, ja, sie möchten so ein Vorsprechen, so ein Interview machen über so Zoom. We set the date, also haben wir da ein Datum ausgemacht. I prepare myself, I'm getting ready. Ich habe mich da vorbereitet. I'm gonna have an audition. Ich wollte bereit sein. Ich habe da ein Vorsprechen. The thing is, I don't do good under pressure. Und ich bin normalerweise nicht gut unter Druck. In the free flow of the spirit, oh, everything's wonderful. Im freien Fluss des Geistes, ah, alles wunderbar. Under pressure, not so good. Unter Druck, like, nicht so. Never ask me to do your wedding. Frag mich nie, dass ich deine Hochzeit or a machen funeral. Soll. Oder Beerdigung. I'm gonna say the wrong thing. Ich werde die falschen Dinge sagen. I'm probably gonna confuse the two. Ich werde es vielleicht sogar beides verwechseln and, dann. Bury the bride and okay, anyway, marry the corpse. But you know, die Braut vergraben und den Leichnam heiraten. Pressure is not a good thing. Also unter Druck bin ich nicht gut bei funktioniere ich nicht gut. So the day of the interview comes. Also kommt der Tag von diesem Interview. And they ask me my name and they tell me you know, be just very we're going to record this, be very upbeat about everything. Und die fragen mich meinen Namen und ich sage ja, einfach sei ganz normal, wir werden das alles aufnehmen. So they ask me my name. Und die fragen mich so meinen Namen. I'm Joshua Mills. Und dann sage ich so, ja, ich bin Joshua Mills. They ask me what I do. Und die fragen mich, was ich tue. I like to write books and make music. Und ich sage, ich schreibe gerne Bücher really und ich mache Musik. I'm winning. Ja, ich gewinne. Then they ask me, und dann fragen sie mich, what's your favorite drink? Was ist dein Lieblingsgetränk? And it's like a deer in the headlights. Und dann war ich wie so ein Reh im Fernlicht. Then I said, I don't drink. Und dann habe ich gesagt, ja, ich trinke nicht. They said, no, like any kind of drink, alcoholic or non-alcoholic, just any drink. What's your favorite drink? Jede Art von Getränk, like, alkoholisch oder nicht, egal. Und dann ich so, water. Und dann Wasser. And then they said. Und dann haben sie gesagt. Well, thank you very much for doing this interview. Und haben sie gesagt, ja, vielen Dank für das Interview. We will be in touch with you. Wir werden uns melden. And you know what that means. Und ihr wisst alle, was das heißt. You're never going to hear from these people again. Du wirst nie mehr von ihnen hören. I couldn't believe that I said water. Ich konnte nicht glauben, dass ich Wasser gesagt habe. The most boring kind of drink on the entire planet. Das langweiligste Getränk auf dem ganzen What's Planeten. What's your most exciting favorite drink? Was ist das aufregendste Getränk für dich? Water. Wasser. I said water. Ich habe Wasser gesagt. Oh man. So I was at a friend's house a couple weeks ago. Also war ich vor ein paar Wochen war ich im Haus von einem Freund. And I was telling them that I had a audition for this game show. Und dann habe ich ihnen erzählt, dass ich da ein Vorsprechen hatte für But diese I Show. But I totally blew the audition. I did terrible. Und I failed. Und dass ich das komplett verbockt habe. Because I said water. Weil ich da Wasser gesagt habe. Then everybody was laughing at the house. They were laughing. That's the worst answer you could have ever given. Jeder hat gelacht. Also das war die schlimmste Antwort, die sie hätten geben können. Exciting people do not drink water as their favorite drink. Also aufregende Leute trinken nicht als Lieblingsgetränk Wasser. So we were laughing about it, and I had just kind of come to the terms that I had lost. Und wir haben einfach drüber gelacht, und ich habe mich einfach damit zufriedengestellt, dass das nichts geworden ist. Well, anyway, my Aber daughter jedenfalls. Legacy. Meine Tochter Legacy, she was celebrating her 10th birthday. Hat ihren 10. Geburtstag gefeiert vor ein paar Wochen. Stand up real quick so everyone can see. Steh mal kurz auf. This is Legacy. Das ist Legacy. Isn't she cute? Ist sie nicht süß? And she's double digits now. Und jetzt hat sie zwei Stellen. 10's a big birthday. 10 ist ein großer Geburtstag. Because you will never be single digits ever again. Du wirst nie mehr einzahlig sein. You may reach triple digits. Du wirst vielleicht sogar drei Ziffern erreichen. You can live to be 120 like Moses. Du kannst 120 werden wie Mose. And your eyes won't even grow dim. That's amazing. Deine Augen werden nicht mehr schwächer. Or you could turn 1,000. Yeah, oder, beat Methuselah. Oder 1,000 wie Methuselah. Okay. Awesome, you can sit down, sweetheart. Setz dich. So, we asked Legacy what kind of a birthday party she wanted for her and her friends. Und wir haben dann Legacy gefragt, was für eine Art von Geburtstag sie für ihre Freunde und sie haben möchte. And we were going to host it at our home. Und wir wollten es bei uns zu Hause feiern. Of all the things, von allen Dingen, I guess because we were watching game shows. Wahrscheinlich weil wir so viele von diesen Shows geschaut haben. Since my friend had won, and I was trying gewonnen hat und ich wollte mich bewerben. She said, "I want to have a Let's Make a Deal game show birthday party." Und ich hat sie dann gesagt, ich möchte so eine Lass uns den Deal machen, so eine Game Show in die Richtung. So I spent a whole week making little props and decorations and little showcases and also habe ich die ganze Woche damit verbracht, so Vorbereitungen zu treffen, da einfach die ganzen Dinge herzustellen. Her birthday party came. Und dann kam es zu ihrem Geburtstag. Her friends came over. Ihre Freunde kamen. And I was the host. Und ich war der Gastgeber. Of this game show. Von dieser Game Show. And we played the game show in our living room. Und wir haben das bei uns gemacht in unserem Wohnzimmer. Gave away lots of wonderful prizes. Haben wunderbare Preise weggegeben. Little, little cute little prizes. Also, so kleine süße Preise. And the kids got so excited. Und die Kinder waren so aufgeregt. 2 days later. 2 Tage später. We're flying here to Europe. Fliegen wir hier nach Europa. And the first day we're here. Und dem ersten Tag, wo wir hier waren, bekomme ich eine E-Mail from the producers of the game show. Von den Produzenten von dieser Game Show, saying, "We want you to come and be a contestant." Wir möchten, dass du kommst und da mitmachst. And I said, "Water." Und ich habe Wasser gesagt. I said, "What? There's hope for anybody." Da ist Hoffnung für jeden. There's hope for all of us. Da ist Hoffnung für uns alle. We're all winners. Hallelujah. Wir sind alle Gewinner. Halleluja. In the eyes of the Lord. In den Augen des Herrn. We get second chances. Bekommen wir eine zweite Chance. His grace is sufficient. Seine Gnade ist genug für uns. But I looked at Janet. Aber ich habe dann Janet angeschaut. And I said, "This is amazing." Und habe gesagt, das ist wunderbar. We were laughing about this a week ago. Wir haben vor einer Woche noch darüber gelacht. The audition was a couple months ago, 2.5 months ago. Das Vorsprechen war vor 2.5 Monaten. I had let the whole thing go. Ich habe das alles liegen lassen. But then Legacy had a birthday party. Und dann hatte aber Legacy diese Geburtstagsfeier. And I sowed a Let's Make a Deal seed into all of those kids. Und dann habe ich einfach ein Lass uns diesen Deal machen Samen in diese Kinder gesät. 2 days later. Und 2 Tage später. I get a Let's Make a Deal harvest. Bekomme ich eine Lass uns den Deal machen Ernte. To go on the game show. Um in diese Show zu gehen. So before I even get home from this trip. Also bevor ich überhaupt von diesem Trip nach Hause komme. We are making a stop in Hollywood on the way home. Machen wir noch einen Zwischenstopp in Hollywood auf dem Heimweg. Das ist wirklich so. We're going to fly into LAX. Wir werden nach LAX just zum Flughafen. Like my friend did. Los Angeles fliegen wie mein Freund. We're going to detour up to Hollywood. Wir werden den Umweg machen durch Hollywood. I'm going to win the whole shebang. Ich werde das alles gewinnen. Then we're gonna go for lunch and laugh about it. Dann werden wir zum Essen gehen und uns und drüber lachen. And then go back home. Und dann geht's wieder nach Hause. Hallelujah. Hallelujah. Whew, somebody say God is good. Jemand muss sagen, Gott ist lift gut. Up your hands into the glory. Hebt eure Hände in die Herrlichkeit. It's Pentecost weekend. Es ist das Pfingstwochenende. We're celebrating Pentecost. Wir feiern Pfingsten. We're celebrating the outpouring of the Holy Spirit of God. Wir feiern die Ausgießung des Heiligen Geistes Gottes. We're celebrating the goodness of God touching earth. Wir feiern die Güte Gottes, wie sie die Erde berührt. We're celebrating the outpouring of his power. Wir feiern die Ausgießung seiner Kraft. We're celebrating. Wir feiern. The blazing fire. Das of the Spirit, strahlende Feuer seines Geistes, that sets us ablaze, das uns anfacht, to be bright and shining witnesses in the earth, um helle leuchtende Zeugen in der Gottes in der Welt zu sein. Lift up your hands into that Pentecost fire right now. Hebt eure Hände in dieses Pfingstfeuer gerade jetzt. Come on, just lift up your hands in that Pentecost. Pentecost fire right now. Hände in dieses Pfingstfeuer. Let the fire of God come on you. Let the fire of God come on you. Let the fire of God come on you. Lass das Feuer Gottes auf dich kommen. Let the fire of God come on you. Lass das Feuer Gottes auf dich kommen. There's a burning of the fire of God that begins to consume you completely. Not half given, not partially given, nicht nur die Hälfte, nicht nur ein Teil, but totally and completely given, sondern komplett vollständig. To God and His purposes, Gott hingegeben, seinen Plänen und seinen Zielen, um mit ihm zu brennen, burn with His desire, um mit seinen Wünschen zu brennen, burn with His passion, mit seiner Leidenschaft zu brennen, burn with His goodness, mit seiner Güte zu brennen, with His power, mit seiner Kraft zu brennen. That He begins to consume you completely. Dass er dich komplett einnehmen wird. There's moments when we're in the glory like this. Da gibt's Momente, wo wir in der Herrlichkeit sind wie hier jetzt. And there's a physical heat that comes upon our bodies. Und dann ist da so eine physische Wärme, die auf unseren Körper kommt. And we can feel the burning of the Spirit. Und wir können das Brennen des Geistes spüren. It's a manifestation in the natural of something that's happening in the spiritual. Es ist eine Manifestation des Natürlichen von etwas, was im Übernatürlichen passiert. I remember several years ago, ich weiß noch vor einigen Jahren, the Lord had led me again by His Spirit. Hat der Herr mich geführt durch seinen Geist. And the way that it came was a thought, und es kam durch einen Gedanken and an unction or desire to connect. Und dann so ein Drängen damit, mich zu verbinden. You see, obedience is better than sacrifice. Weil Gehorsam ist besser als Opfer. God is looking for a people who are quick to obey. Gott sucht nach einem Volk, das schnell darin ist, God zu gehorchen. Speaks, we hear it. Gott spricht und wir hören es. We connect with His voice. Wir verbinden uns mit seiner Stimme. And then we take a step of faith in the natural. Und dann nehmen wir einen Schritt im Glauben. The Lord had spoken to me. It was a Saturday night. Und der Herr hatte zu mir gesprochen. Es war ein Samstagabend. Ich habe gepredigt in Phoenix, Arizona. And the Lord had spoken to me about an old time tent revival preacher. Und Gott hat zu mir gesprochen über einen Erweckungsprediger, der so Zeltevangelisation gemacht hat. And my response to the Lord was God. Und meine Antwort an den Herrn war Gott. I don't know how to connect with that man. Ich weiß nicht, wie ich mich mit denen in Verbindung setzen kann. But the Lord led me. Aber der hat mich geführt. Onto the internet. In das Internet. If you don't know how to do something, just go on YouTube, go on Google. Wenn du nicht weißt, wie du das machen sollst, dann geh einfach auf YouTube oder and Google. And don't worry about it. Und mach dir keine Sorgen mehr. So I type in the man's name. Also habe ich seinen Namen eingegeben. His website comes up. I've never been to his website before. Kommt seine Webseite. Ich war da noch nie drauf. And on the front of his website it says Sunday morning meeting. Und auf direkt vorne auf der Webseite sagt Sonntagmorgen Versammlung. Es gibt the die location. Zeit, den Ort. This was literally going to be the next morning. Das war wirklich am nächsten Tag. And he happened to be in Scottsdale, which is about 45 minutes away from where I was in Phoenix. Und er war an dem Tag dann in Scottsdale, was nur eine Dreiviertelstunde von da, wo ich war in Phoenix. So I knew what the Lord was doing. Also wusste ich, was der Herr tut. So I got up, even though I was preaching other meetings, I got up. Also auch wenn ich noch in anderen Treffen gepredigt habe, bin ich aufgestanden. Ich hatte zu der Zeit keine Versammlung. Bin in mein Mietauto gestiegen. Drove to the other side of town. Bin dann ans andere Ende der Stadt gefahren. Sat down in the sanctuary, very tiny little sanctuary. Hab mich da in die reingesetzt. Sehr klein war das alles. Maybe 50 people. Konnten vielleicht 50 Leute drin sitzen. This man had no clue who I was. Der Mann hatte keine Ahnung, wer ich war. Never connected before. Wir waren noch nie in Verbindung. He called me out by word of knowledge. Aber dann ruft er mich heraus durch ein Wort der Erkenntnis. And he asked me to come to the center of the aisle. Und er ruft mich in die Mitte des Ganges. And in that meeting he laid his hands on me. Und er hat mir die Hände aufgelegt. Released an impartation. Hat eine Zuteilung freigesetzt. And I felt it go in like fire. Ich habe gespürt, dass es wie Feuer reingegangen ist. I left the meeting. Ich habe das Treffen dann verlassen. And I had to go back and preach the meeting I was scheduled to preach in Phoenix. Und bin dann in die Versammlung gegangen, wo ich predigen sollte in Phoenix. I was with David Herzog. Und da war ich mit David Herzog. And I went to that night meeting. Und dann bin ich nachts in die abends in dieses Treffen in diese Versammlung gegangen. Und habe ich festgestellt, dass während ich gepredigt habe, wurde mir richtig heiß. That impartation I had received, die Zuteilung, die ich empfangen hatte, it was very real, die war sehr real. And it was very hot. Und es war wirklich heiß. And it was heating up more and more. Und mir wurde immer heißer. And I started to burn behind the pulpit. Und ich habe wirklich so angefangen zu brennen hinter dem Pult. And I recognized the only way to get any kind of relief. Und ich wusste, die einzige Art, wie ich da irgendwie mich von befreien konnte, war es, dieses Feuer freizusetzen, es weiterzugeben. So I called the people forward. Also habe ich die Leute nach vorne gerufen. And I laid hands on them. Und ich habe ihnen die Hände aufgelegt. And with each person I laid hands on, und mit jeder Person, der ich die Hände aufgelegt habe, hat mich das Feuer verlassen und ist in sie hineingegangen. Und dann wurde ihnen richtig heiß. On the ground, viele sind auf den Boden gefallen, shaking, haben sich geschüttelt, haben manifestiert. But then the fire would come right back on me. Aber dann ist das Feuer direkt wieder auf mich gekommen. And I'd have to lay my hands again, release it. Und dann musste ich nochmal meine Hände auflegen und es wieder freisetzen. Und das ist so hin und her gegangen, bis ich jedem die Hand aufgelegt hatte, that der nach vorne gekommen was hot. Ist. Der Ort war richtig heiß. It was Pentecost Sunday. Es war an Pfingstsonntag. Now this is amazing. Weil das ist wunderbar. After the meeting, nach der Versammlung, I was so hot. War mir so heiß. David asked, do you want to go out and eat? Do you want to socialize? Und David hat gesagt, ja, möchtest du? I said, I'm so hot with the fire of God. Möchtest du, dass wir rausgehen, was essen, oder möchtest du die Zeit verbringen? I need to go find some relief, just lay down somewhere under a fan. Und ich habe gesagt, ja, ich bin so voll mit der Hitze Gottes, ich muss mich einfach irgendwo hinlegen. Ich brauche einen Ventilator, um ein bisschen runterzukommen. I went up into my bedroom at the hotel. Und ich bin dann in mein Schlafzimmer im Hotel gegangen. And the air conditioning was not working properly. Und die Klimaanlage hat dann nicht richtig funktioniert. So I just laid down on the couch, also habe ich mich da auf die Couch gelegt und versucht irgendwie einfach Erleichterung zu bekommen. I shut my eyes, I was burning under the power of God. Ich habe meine Augen geschlossen, ich habe gebrannt unter der Kraft Gottes. You see, the impartation was working. Weißt du, die Zuteilung, die hat funktioniert. We have to allow the impartation to work. Und hat an mir gearbeitet und wir müssen erlauben, dass das an uns arbeitet. Timothy said, "Fan into flame." In Timotheus the heißt es. The impartation that's been given to you by the laying on of hands. Fache die Flamme an von der Zuteilung, die dir gegeben wurde durch das Auflegen von Händen. So God was doing it on the inside of me. Und Gott hat das in mir getan. And I was laying on the couch with my eyes closed. Und ich lag da auf meinem Sofa mit and meinen Augen geschlossen. And the next thing I knew. Und das nächste, was ich weiß, I felt a wind blowing across me. Habe ich gespürt, wie so ein Wind über mich geblasen it was ist. A cooling wind, es war ein kühlender Wind, that was bringing relief, der Erleichterung gebracht and hat. With my eyes closed, as I was laying on the couch, und mit meinen Augen geschlossen, während ich da auf der Couch in lag, my spirit, in meinem Geist, I saw two angels standing over me. Habe ich zwei Engel gesehen, wie sie one über mir standen. Head, einer über meinem Kopf und einem über meinen Füßen. And they were fanning their wings. Und die haben ihre Flügel mit ihren Flügeln so geschlagen. And it was literally a fresh breeze. Und das war wirklich so eine frische Luft. I was asking the Lord about that. God, what is this? Und dann habe ich den Herrn da gefragt, Herr, was ist das? Seems funny that God would heat me up. Es sieht irgendwie lustig aus, dass Gott mich erst aufheizen würde. And then the angels would cool me down. Und dann würden die Engel mich wieder runterkühlen. Because it almost seems like they're doing conflicting things. Weil es sieht eigentlich aus, als würden sie gegeneinander arbeiten. But no, this is what the Lord showed me. Aber das hat der Herr mir gezeigt. The angels were cooling me down. Die Engel haben mich runtergekühlt. So that I could withstand. So dass ich the intensity of the heat and the fire. Die Intensität von diesem Feuer aushalten konnte. That God was bringing to me because it was a needed impartation. Weil es war eine Zuteilung, die notwendig war. The Holy Spirit within you. Der Heilige Geist in dir. Will work within you the anointing, the impartation of God. Wird in dir bewirken die Salbung und die Zuteilung Gottes. But God has also assigned angels around you. Aber Gott hat auch gesetzt Engel um dich herum. To work with you in God's purposes. Um mit dir zu arbeiten in den Zwecken und Bestimmungen Gottes. Through the anointing. Durch die Salbung. We receive an unction to function or the supernatural operation and ability. Empfangen wir die Fähigkeit zu funktionieren, die übernatürliche Fähigkeit. But the ministry of angels, they're the partners. Aber der Dienst der Engel ist, die sind unsere Partner. Hebrews chapter 1 verse 14. In Hebräer Vers 1 Vers 14 heißt es. About the angels. Spricht es von den Engeln. Are they not all ministering spirits sent to serve those who are heirs of salvation? Sind sie nicht dienstbare Geister, die den Erben der Erlösung gesendet sind? If you're an heir of salvation. Wenn du ein Erbe des Heils bist, you've got angels assigned to your life, dann hast du Engel, die für dein Leben gesetzt sind, to help you in the purposes of God. Um dir in den Bestimmungen Gottes zu helfen. This Pentecost, dieses Pfingsten, we ought to expect, sollten wir erwarten, an impartation of fire like we've never had before. Eine Zuteilung von Feuer, wie wir sie noch nie hatten. The Bible tells us to be filled with the Spirit. Die Bibel sagt uns, dass wir gefüllt sein sollen mit dem Geist. There's times that God comes like a wind. There's times that God comes like a rain. Es gibt Zeiten, wo Gott wie ein Wind kommt, und es gibt Zeiten, wo Gott wie ein Regen kommt. There's times that God comes like an oil. There's times that He flows like a river. Wo Gott wie Öl kommt, wo er fließt wie ein Strom. There's times when He comes like a wheel within a wheel. Und manchmal kommt er auch wie so ein Rad in einem Rad. But at Pentecost. Aber in Pfingsten, our God, unser Gott, is a consuming fire. An Pfingsten ist unser Gott ein konsumierendes Feuer. Fire! Feuer! Feuer! Feuer! Fire! Feuer! Woo! Fire! Heat us up, Lord! Heat us up, Lord! Heiz uns auf, Herr! Heat us up, Lord! Heiz uns auf, Herr! We want to burn for you. Wir wollen brennen für dich. God, we want to burn. Gott, wir wollen brennen für dich. We want to burn for you. Wir wollen brennen für dich. We want to burn for you. Wir wollen brennen für dich. We want to burn for you. Wir wollen brennen für dich. The Bible tells us in Acts chapter 2. Die Bibel sagt uns in Apostelgeschichte Kapitel 2. When the day of Pentecost had come. Als der Tag von Pfingsten gekommen war. They were all together in one place. Da waren sie alle zusammen an einem Ort. And suddenly a sound came from heaven like a rushing violent wind. Und auf einmal kam ein Klang vom Himmel wie ein rauschender Strom. And it filled the whole house where they were sitting. Und es hat das ganze Haus gefüllt, wo sie saßen. And there, und dort, appeared to them tongues resembling fire. Erschienen ihnen Zunge, die wie von Feuer. Which were being distributed among them. Die unter ihnen verteilt wurden. And they rested on each one of them. Und über jedem lagerten. As each person received the Holy Spirit. Während jede Person den Heiligen Geist empfing. Now in the scriptures, jetzt in der Schrift heißt es, we're encouraged, werden wir ermutigt, be filled, seid gefüllt zu sein, with the Spirit. Mit dem Geist. Ephesians chapter 5. In Epheser Kapitel 5. Be filled with the Spirit. Seid voller Geist. But it's not a one-time event. Aber das ist nicht eine einmalige Sache. It's not just one moment that happens in a lifetime. Es ist nicht etwas, was einmal in unserem Leben passiert. But the understanding behind that command, be filled with the Spirit. Aber das Verständnis dieses Befehls, seid gefüllt mit dem Geist, is about perpetually, ist dabei wiederholend, continually, wiederholend einfach, being filled, gefüllt zu sein, be filled and keep being filled, gefüllt zu sein und immer wieder gefüllt zu werden, open up and keep on opening up, geöffnet zu sein und immer sich receive immer weiter öffnen, and keep on receiving, empfangen und immer weiter empfangen. There's more for you. Da ist noch mehr für dich. Be filled in the morning. Sei gefüllt am Morgen. And be filled at night. Und sei gefüllt am Abend. Be filled in the afternoon. Sei gefüllt am Nachmittag. Be filled while you're waking. Sei gefüllt, wenn du wach bist. Be filled while you're sleeping. Sei gefüllt, wenn du schläfst. Be filled every moment in between. Sei gefüllt jeden Moment dazwischen. Be filled when you go out. Sei gefüllt, wenn du rausgehst. Be filled when you come in. Und sei gefüllt, wenn du reinkommst. Be filled reinkommst. In your going. Sei gefüllt, wenn du gehst. And be filled in your coming. Und sei gefüllt, wenn du be kommst. Be filled with the Spirit and keep on being filled. Sei gefüllt vom Geist und werde immer weiter gefüllt. Lift up your hands. Hebt eure Hände. And let tongues of fire come on you right now. Und lass die Zungen von Feuer auf dich kommen jetzt. Receive the Holy Spirit a greater measure. Empfang den Heiligen Geist in noch größerem Maß. Be filled and keep on being filled. Sei gefüllt und werde immer weiter gefüllt. Let the tongues of fire from heaven settle upon you. Lass die Zungen aus Feuer vom Heiligen Geist let über dir lagern. Let them settle in your spirit tonight. Lass sie dich setzen in deinem Geist heute Abend. Let God set you ablaze. Lass Gott dich entfachen. Let the flames settle upon your head. Lass die Flammen auf deinem Kopf lagern. And let God rearrange your brain. Und lass Gott dein Gehirn neu rearrangieren. Let God touch your mind. Lass Gott deinen Verstand berühren. With his power and his glory. Mit seiner Kraft und seiner Herrlichkeit. Let the flame of God settle on you. Lass die Flamme Gottes auf dich legen. Let the flame rest on your shoulders. Lass die Flamme auf deinen Schultern liegen. That place of authority. In diesem Ort der Autorität. Let the flame settle within your stomach. Lass die Flamme sich setzen in deinem your Magen, innermost in deinem Bauch, being. In deinem Innersten. The place where you receive an impartation. Da wo du deine die Zuteilung empfängst. Let the flame settle on your home. Let the flame settle on your family. Lass die Flammen sich auf dein Heim legen, auf deine Familie. Let the flame settle on your finances. Let the flame settle on you. Lass die Flammen sich auf deine Finanzen legen. Lass sie sich auf dich legen. Let the flame of God. Lass die Flamme Gottes. Fill you and keep on filling you. Dich, lass sie dich füllen receive, und dich immer receive, weiter receive, füllen. Receive, empfang receive, es, empfang receive, es, empfang receive es, empfang es, empfang den Heiligen receive Geist. More of the Holy Spirit. Empfang more vom, mehr vom drink, Heiligen drink, Geist. Drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink of the fire, the river of fire that's flowing from the throne. Der Strom des Feuers, der fließt. More, more, more, more, more, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. There's more for you, there's more for you. Mehr für dich. You might think you've blown it, you messed up, but God says there's more fire, there's more fire, there's more fire, there's more fire. Vielleicht denkst du, du hast was gesagt, aber Gott sagt, da ist noch mehr Feuer. Let the fire burn what needs to be burned. Alles wegbrennen, was wegbrennen muss. Let the fire consume what needs to be consumed. Lass das Feuer konsumieren, was konsumiert werden muss. Let the fire ignite that which needs to be ignited. Lass das Feuer entzünden, was entzündet werden muss. Let the fire of God set you ablaze. Lass das Feuer Gottes dich in Brand stecken. Ha. Fire. Feuer. Fire. Feuer. More fire. Mehr Feuer. More fire. Mehr Feuer. Fire of God. Mehr Feuer. Feuer Gottes. Fire of God. Feuer Gottes. Fire of God. Feuer Gottes. Yield, surrender to the fire. Gib dich hin, gib dich dem Feuer hin. Yield, surrender. Gib dich hin. Not leaning on your own understanding. Vertrau nicht auf deinen eigenen Verstand. Just trust the Lord in this. Sondern vertrau dem Herrn. Yield to the fire. Give yourself to the fire. Gib dich dem Feuer hin. Receive more of the flame of God. Empfange mehr von der Flamme Gottes. Let him light you up. Lass ihn dich entzünden. And set you ablaze. Und dich in Brand stecken. Let him set you ablaze. Lass ihn dich in Brand stecken. Let him set you ablaze. Lass ihn dich in Brand stecken. The outpouring of the Holy Spirit that was experienced in the book of Acts. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, die in der Apostelgeschichte erlebt wurde, should be an experience that we encounter every single day as a believer. Sollte eine Erfahrung sein, die wir jeden Tag in unserem Leben haben. Frisches Feuer. With fresh impartation. Mit frischen Zuteilungen. Releasing new power. Die neue Kraft freisetzt. For the ministry assignment that God has given. Für den Dienst, den Gott gegeben hat. This is the power of Pentecost. Das ist die Kraft von Pfingsten. You know, there's some people who call themselves Pentecostal. Es gibt Leute, die nennen sich Pfingstler. But they never even experienced the power of God. Aber die haben noch nicht mal die Kraft Gottes erlebt. It's a title or a denominational name. Es ist so ein Titel, so ein Name von so einer Denomination. Some people call themselves prophetic. Manche nennen sich prophetisch. They might even say, I go to a spirit-filled church. Sagen sie vielleicht sogar, ich gehe zu einer geisterfüllten Gemeinde. But they've never had their own encounter with the Holy Spirit, the baptism that sets them apart. Aber sie hatten nie die Begegnung mit dem Heiligen Geist, diese Taufe, die sie ja, einfach mitnimmt. And this is not the way that it should be. Und so sollte es nicht sein. The baptism of the Holy Spirit, die Taufe im Heiligen Geist with fire, mit Feuer is available for every believer. Ist verfügbar für jeden Gläubigen. Every believer. Jeden Gläubigen. Every believer. Jeden Gläubigen. We gotta be hungry for it. Und da müssen wir hungrig für sein. We gotta ask God, God, give me a new hunger like I'd never had before. Wir müssen sagen, Gott, gib mir einen Hunger, den ich wie ich ihn noch nie hatte. To receive something from you that I've never received before. Um etwas zu empfangen, was ich noch nie empfangen habe. God, I want more of you more than I want anything else in the entire world. Gott, ich möchte mehr von dir, mehr als ich alles andere in der Welt möchte. God, you are my desire. Ja, du bist mein Verlangen. I want to be filled with you and keep on being filled. Ich möchte gefüllt sein mit dir und möchte immer weiter gefüllt werden. I want to be filled with you and keep on being filled. Ich möchte gefüllt sein von dir und immer weiter gefüllt werden. There's a scripture. Da gibt's eine Schriftstelle. It's in Deuteronomy chapter 16, verse 16. Es ist in 5. Mose 16, Vers 16. It says, three times a year all your males shall appear before the Lord your God in the place which he chooses. Und da heißt es, dreimal im Jahr sollen alle Männer vor dem Herrn erscheinen, an dem Ort, den er sich aussucht. And there's three primary feasts that are mentioned. Und da gibt's drei Festen, die erwähnt werden. It says, at the feast of unleavened bread, that's Passover. Also am Fest der ungesäuerten Brote, das ist Passa. And at the feast of weeks, that's Pentecost. Und an dem Fest der Wochen, das ist Pfingsten. And at the feast of booths, which is tabernacles. Und an dem Fest der Hütten, das ist Laubhütten. And it says, and they shall not appear before the Lord empty-handed. Und sie sollen nicht erscheinen vor dem Herrn mit leeren Händen. One thing that's common among all the feasts of the Lord. Etwas, was jedes Fest, die der Herr gesetzt hat, zu gemeinsam hat. Is that it's an appointed time to bring an offering to the Lord. Ist, dass es eine gesetzte Zeit ist, um ein Opfer dem Herrn zu bringen. Now, Pentecost, und Pfingsten, which we're celebrating this weekend, was wir dieses Wochenende feiern, and on God's calendar actually began on June 2nd. Was that Monday? Monday at sundown. Und nach Gottes Kalender hat das sogar schon am 2. Juni nach Sonnenuntergang angefangen. It says Pentecost was mostly an agricultural festival that celebrated the end of the barley harvest. Es heißt, dass Pfingsten war vor allem ein Fest, ein Erntefest, dass die Weizenernte. This is amazing because it was also a celebration of the beginning of the wheat harvest. Und dass eine Ernte gefeiert hat und auch den Beginn einer neuen Ernte zelebriert hat. So Pentecost is a celebration of two harvests coming together. Someone say double harvest. Und Pfingsten ist tatsächlich ein Fest von zwei Ernten, die zusammenkommen. Also sag mal doppelte Ernte. Whew, the realm where double harvest collide. Hallelujah. Der Raum, wo die doppelte Ernte zusammenkommt. That Pentecost realm. Thank you, dieser Jesus. Pfingstraum. Danke, Jesus. Thank you, Lord. Lift up your hands right now. Hebt eure Hände. Some of you have been asking God, I need enough just to supply for my need. Manche haben gesagt, ja, Gott, ich brauche einfach nur genug, dass ich einfach all meinen Nöten begegne. But God wants you to lift your vision higher. Aber Gott möchte, dass du noch eine höhere Vision hast. He wants you to receive a heavenly vision. Er möchte, dass du eine himmlische Vision hast. Where it's not just about what you need, but it's about how you can be a blessing on every occasion, everywhere you go. Wo es nicht nur darum geht, was du brauchst, sondern wo du ein Segen sein kannst in jeder Situation, in die du kommst. A harvest so big that you can't even contain it. Eine Ernte, die so groß ist, dass du es nicht mal zusammenhalten kannst. That's a whole other vision. Das ist eine ganz andere Vision. A double harvest vision. Eine doppelte Erntevision. Wow, double, double, double. Doppel, doppel, doppel. Double, double, double. Doppel, doppel, doppel, doppel. Wow, God giving double for your trouble. Gott gibt dir das Doppelte für deine Probleme. Double, double, double, double. Doppel, doppel, doppel. Yeah, wow, double. Doppelt. Double harvest. Die doppelte Ernte. Thank you, Jesus. I Danke, feel that. Jesus. Ich fühle gut. I feel that. Double harvest. Ich fühle diese doppelte Ernte. You ought to lift up your hands and say, Lord, I receive it. Nicht nur eine Hand, das ist nur eine Ernte. Take heb beide hoch. In each hand, take the double. Heb deine Hände und sag, ich nehme das Doppelte. Grab hold of it in the spirit. Greif es im Geist. Pull it down, connect, say it's mine. I got it. Zieh es runter, nimm es dir und sag, ich habe es, es ist meins. Wow. Double harvest. Doppelte Ernte. Pentecost is all about the harvest. Pfingsten geht's um die Ernte. And the power of Pentecost releases us into the power of harvest. Und die Kraft von Pfingsten führt uns in die Kraft der Ernte. The whole purpose of the fire. Der ganze Zweck von Feuer. Being given to the early believers. Das den frühen Gläubigen gegeben wurde. Was to set them apart. War um sie wegzunehmen. Anoint them with power. Sie mit Kraft zu salben. Setting them ablaze as living witnesses. Und sie in Brand zu stecken als lebende Zeugen. To preach the good news with authority. Um die gute Nachricht mit Autorität zu predigen. Not just to add souls to the kingdom. Nicht nur um Seelen zum Königreich hinzuzufügen. But for a multiplication to come into the kingdom of God. Sondern auch eine Multiplikation, die ins Königreich Gottes kommen sollte. Ernte, Ernte, Ernte. Das Feuer ist in der Ernte. Das Feuer ist in der Ernte. Das Feuer ist in der Ernte. We live in Southern California. Wir leben im Süden von Kalifornien. And there's times. Und da gibt's Zeiten. When fires are literally set on purpose. Wenn man absichtlich Feuer legt. To get rid of what's been dead. Um das loszuwerden, was tot ist. To make room for new growth. Um Platz zu schaffen für neues Wachstum. Could it be? Könnte es sein? That sometimes. Dass manchmal. God sets us ablaze. Gott uns in Brand steckt, to remove our stinking thinking, um unser stinkendes Denken wegzunehmen, to get rid of wrong attitudes, um falsche Einstellungen wegzunehmen, dead religion, tote Religion, useless traditions, nutzlose Traditionen, that have prevented the growth of the spirit, die das Wachstum des Geistes verhindert haben. Could it be that sometimes the fire comes? Könnte es sein, dass manchmal das Feuer kommt and it burns, und es brennt and we don't initially maybe even like it or appreciate it, und am Anfang gefällt es uns vielleicht gar nicht oder wir wissen es nicht zu schätzen, it looks like some things are disappearing in my life, weil wir sagen, oh, das sieht so aus, als würden Dinge in meinem Leben verschwinden. Where did my old friends go? Wo sind meine alten Freunde hin? You know, I used to do this and that and this. Weißt du, ich habe das und das und das und das alles gemacht. But God's not gonna let you do what you used to do. Aber Gott wird dich nicht das tun lassen, was du sonst immer getan hast. And he's not gonna let you hang around with the people you used to hang around with. Und er wird dich auch nicht mit den Leuten abhängen lassen, mit denen du sonst immer abgehängt Because hast. Because it's a season for new growth. Weil es ist eine Zeit von neuem it's Wachstum. It's a season for harvest. Es ist eine Zeit der Ernte. It's the season of Es ist eine Zeit von Pfingsten. Lass das Feuer kommen und die Ernte einbringen für Gott. This can be a personal harvest, a spiritual harvest, an emotional harvest, a physical harvest. Es ist eine persönliche Ernte, eine geistliche Ernte, eine emotionale und physische Ernte. Along with a corporate harvest of souls. Und auch die gemeinsame Ernte von Seelen. It's interesting that very early in Jewish history, es ist interessant, dass schon sehr früh in der jüdischen Geschichte, the rabbis determined that the timing of the feast of Pentecost, haben die Rabbis festgelegt, dass der Zeitpunkt von dem Fest von Pfingsten, coincided with the spectacular event in Jewish history of God giving His word, the Torah, to Moses on Mount Sinai. Dass das zusammengefallen ist, genau der Tag ist zusammengefallen mit dem Zeitpunkt, an dem Gott die Tora, also das jüdische Gesetz, Mose gegeben hat. The two events happen at the same time, years apart. Und diese beiden Zeiten sind zum gleichen Zeitpunkt aufgetreten, nur Jahre auseinander. Pentecost is God's appointed time. Also Pfingsten ist die festgesetzte Zeit von Gott. You see, God has a calendar. Weißt du, Gott hat einen Kalender. And God goes by his calendar, not ours. Und Gott richtet sich nach seinem Kalender und nicht dem unseren. Halleluja. Halleluja. That's why he's told us not to forget or forsake the feasts. Und deswegen hat er uns gesagt, dass wir die Feste nicht vernachlässigen sollen. Because the feasts bring us back to a place of alignment. Weil sie bringen uns zurück in einen Ort, wo wir einfach übereinstimmen. A place of remembrance. Wo wir uns erinnern. Knowing if God did it before, he can do it again. Wo wir wissen, wenn Gott es zuvor schon getan hat, dann kann er es auch wieder tun. Now this unfolds another divine insight into the deeper purposes of Pentecost. Und das zeigt uns auch noch einen tieferen Einblick in die Bestimmung von Pfingsten. Ezekiel prophesied in Ezekiel chapter 36. Hesekiel hat prophezeit in Hesekiel Kapitel 36. Verses 23 to 27. In Vers 23 bis 27. And I'll let you read that later because that will be a lot in English and German. Und das lasse ich dich später lesen. But in the book of Hebrews, chapter 10, aber turn there. Im Buch Hebräer, Kapitel 10, da kannst du jetzt hingehen. Verse 16. In Vers 16. This is what God says. Da heißt es. This is the covenant that I will make with them after those days. Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde nach all diesen Tagen. He said, I will imprint my laws upon their heart. That's his word. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen eintragen. And on their mind I will inscribe them, producing an inward change. Und ich werde sie in ihren Verstand schreiben und eine innere Veränderung dadurch bewirken. It's amazing to recognize that God's master plan for the outpouring of his spirit. Also es ist wunderbar festzustellen, dass Gottes Masterplan für das Ausgießen seines Geistes was initially secret coded into the Old Testament events that happened 1200 years prior. War schon in den Begebenheiten des Alten Testamentes drin kodiert, die viel früher geschehen sind. It's no coincidence that Shavuot and Pentecost happened at the same time. Also es ist kein Zufall, dass eben dieses Shavuot, wo diese Tor gegeben wurde und Pfingsten zur gleichen Zeit passiert sind. Now here's some similarities I want to point out to you. Und hier sind noch einige Ähnlichkeiten, die ich dir zeigen möchte. Und ich möchte, dass ihr das mit prophetischen Ohren hört heute Abend. Number one. Erstens. Both occurrences, both events. Diese beiden Ereignisse. Happened on a mountain known as the mountain of God. Sind passiert auf dem Berg, der Berg Gottes genannt wird. Mount Sinai and Mount Zion. Berg Sinai und Berg Zion. Also, the gift was given in both instances by God settling on the mountain with his spirit fire. Und sie wurden auch gegeben, als Gott dort ruhte auf dem Berg und mit seinem Geist, der gebrannt hat wie Feuer. So in this moment, this Pentecost. Also in diesem Pfingsten. My question to you. Ist meine Frage an dich. Is are you willing? Seid ihr willens, to establish a mountain for God in your life? Einen Berg für Gott in eurem Leben zu etablieren. Where his fire can come, wo sein Feuer kommen kann, and rest on your yielded surrender and obedience, und eurer hingegebenen Gehorsam darauf fallen kann. Our determination must be, God, I desire to yield. Und unsere Entscheidung muss sein, Gott, ich möchte mich dir hingeben. And I desire to follow you, no matter the cost. Und ich möchte dir folgen, ganz egal, was es kostet. We must build our lives in such a way. Wir müssen unsere Leben auf so eine Weise aufbauen. That God's glory, dass Gottes Herrlichkeit, is able to come and settle upon everything that we do. Dass sich Gottes Herrlichkeit auf alles legen kann, was wir tun. There's no separation. Dass da keine Trennung ist. Between our ministerial life, zwischen unserem Leben im Dienst und unserem persönlichen Leben. Or our workplace life, oder unserem Leben am Arbeitsplatz. Or our school life. Oder unserem Leben in der But Schule. It's all given to God as a mountain, sondern dass es alles gegeben ist, Gott upon gegeben ist als ein Berg, release his fire. Auf dem er sein Feuer freisetzen kann. Number two. Zweitens. Both events had theophanies. Beide Ereignisse hatten Offenbarungen, Theophanien, which means Gotteserscheinungen. Ja. God showed up in supernatural manifestation both times. Also Gott hat sich beides Male übernatürlich gezeigt. It's interesting to me that he shows up as fire. Es ist interessant, finde ich, dass sich als Feuer Because zeigt. The primary manifestation of glory is the manifestation of light. Weil die primäre Manifestation der Herrlichkeit ist eine von Licht. The fire is the light of God. Das Feuer ist das Licht Gottes. The very first thing God spoke into the void. Das erste, was Gott ins Nichts gesprochen hat, Let there be war lass light. Es werde Licht. God shows up for Moses in a burning Gott zeigt sich Mose bush, in einem brennenden like Busch wie fire, which is wie Feuer und das ist Licht. Daniel sees the Lord. Daniel sieht den Herrn as torches of fire. Wie eine Fackel aus Feuer. Isaiah sees the Lord. Jesaja sieht den Herrn. Seated in the throne of glory, the robe of his garment fills the temple. In dem Tempel der Herrlichkeit und die sein Gewand berührt den Tempel. But the Psalms tell us what God's robe looks like. Und in dem Psalm zeigt es uns, wie sein Gewand aussah. He wraps himself with. Er kleidet sich selbst in light. In Licht. And then Isaiah says, "Arise and shine." Und dann sagt Jesaja, steh auf, sei Licht. For your light, denn dein Licht has come, ist gekommen. Ezekiel sees the Lord as light. Ezekiel sieht den Herrn the als rainbow Licht. Manifestation around the throne. Die Regenbogenmanifestation um den Thron herum. John the Revelator, wow. Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat. Eyes blazing with fire. Er hat seine Augen gesehen, wie sie mit Feuer brennen. He saw his feet that were gleaming like burnished bronze, glowing in the furnace, the light of God. Er hat seine Füße gesehen, die geglüht haben wie Bronze. Jesus shows up and says, "I am the light of the world." Jesus kommt und sagt, ich bin das Licht der Welt. Then he turns to his followers and says, "You are the light of the world." Und dann dreht er sich zu seinen Nachfolgern und sagt, light, ihr seid das Licht light, der Welt. Light and more Licht, light. Licht und noch mehr Licht. God shows up in fire. Gott zeigt sich im Feuer. To release an impartation of his light. Um eine Zuteilung seines his Lichtes power. Zu zeigen, seine Kraft. Number 3 in the book of Exodus. Und drittens im Buch Exodus, also 2. Mose. This experience was the birth of the nation of Israel. War diese Erfahrung die Geburt der Nation Israel. But in the book of Acts, Pentecost in Acts. Aber im Pfingsten in der Apostelgeschichte was the birth of the Spirit-filled church. War die Geburt der geisterfüllten Gemeinde. Wherever the power of Pentecost is welcomed, new births will occur. Wo immer die Kraft von Pfingsten willkommen ist, da wird Neues zur Geburt kommen. Remember, it's a feast of harvest. Erinnert euch dran, es ist ein Fest der Ernte. Harvest, harvest, harvest. Hallelujah. Ernte, Ernte, Ernte. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Both events involve God's people receiving a supernatural gift of word and spirit. Und beide Ereignisse haben dazu gesorgt, dass die Gottesvolk eine übernatürliche Gabe von Wort und Geist empfangen hat. In the Exodus encounter. Im 2. Mose. The word or Torah was written on tablets of stone. Wurde das Wort oder die Tora geschrieben auf Steinplatten? But in the Acts encounter. Aber in der Apostelgeschichte. The Spirit word was written on human hearts. Wurde das Wort des Geistes auf menschliche Herzen geschrieben? And a new word, a new sound began to come forth. Und ein neues Wort, ein neuer Klang kam hervor. As God was speaking in the earth through His people. Während Gott auf der Welt zu seinem Volk gesprochen hat. The power of Pentecost requires an open heart. Die Kraft von Pfingsten braucht ein offenes Herz. And a willingness to receive the downloads of heaven. Und ein Willenssein, die Downloads vom Himmel zu empfangen. Number 5, and I'm going to close with this. Fünftens, und damit werde ich schließen. The Israelites left Egypt on Passover. Die Israeliten haben Ägypten am Passa verlassen. And 40 days later they arrived at Sinai. Und nach 40 Tagen sind sie in Sinai angekommen. There Moses went up on the mountain to see God. Und da ist Mose auf den Berg gegangen, um Gott zu sehen. 10 days later. Und nach 10 Tagen. Bringing it to a total of 50 days. Und das waren dann 50 Tage. 50. Pente. Cost. Im Pfingsten da steckt 50 drin. 10 days later Moses came down with the Torah. Und dann 10 Tage später kam Mose mit der Tora. The Israelites broke the covenant and 3,000 people died as a result of breaking the law. Und Israel hat den Bund gebrochen und 3,000 Leute sind gestorben als ein Resultat davon, dass sie dieses Gesetz gebrochen haben. Now look at this. Und jetzt schau dir das Jesus an. Died on Passover. Jesus starb an Passa. 40 days later. 40 Tage später ging er auf den Olivenberg, um Gott zu sehen. Ölberg. 10 days after Jesus ascended. Und 10 Tage nachdem Jesus aufgestiegen ist. Bring it to a total of 50. Und das war dann auch 50 Tage. Pentecost. Also Pfingsten 50. The Holy Spirit came down. Und da kam der Heilige Geist runter. And 3,000 people were saved as a result of receiving his grace. Und 3,000 Leute wurden errettet als Ergebnis dieser rettenden Gnade. In the new covenant, the power of Pentecost invites us to experience God's grace. Im neuen Bund lädt uns die Kraft vom Pfingsten ein, Gottes Gnade zu erleben. Come on, lift up your hands in the glory right now. Hebt eure Hände in die Herrlichkeit gerade jetzt. Lift up your hands in that Pentecostal fire. Hebt eure Hände in dieses Pfingstfeuer. Lift up your hands into the feast of the Lord. Hebt eure Hände in dieses Fest des Herrn. Lift up your hands in this moment with eternity. Hebt eure Hände in diesen Moment der Ewigkeit. Lift up your hands into a new impartation. Hebt eure Hände in eine neue Zuteilung. Lift up your hands into his grace and his glory. Hebt eure Hände in seine Gnade und seine Herrlichkeit. Lift up your hands into his light. Hebt eure Hände in sein Licht. In the name of Jesus right now. Vater, im Namen Jesus jetzt. Lord, I thank you that you're releasing us into. Herr, ich danke dir, dass du uns freisetzt. New encounters with you even this weekend. Für neue Begegnungen mit dir dieses Wochenende. Lord, I thank you that there's so much grace that covers this time. Herr, ich danke dir, dass so viel Gnade ist, die uns abdeckt. There's enough grace to cover our past mistakes and failures. Da genug Gnade ist, die unsere Fehler der Vergangenheit bedecken kann. There's enough grace to give us a brand new beginning. Dass da genug Gnade ist, um seinen neuen Beginn zu geben. There's enough grace to bring forth a harvest. Dass da genug Gnade ist, um die Ernte einzubringen. Causing new fruitfulness and birthing to occur. Fruchtbarkeit und neue Geburten hervorzubringen. Lord, I thank you that even this moment right now. Herr, ich danke dir, dass auch gerade dieser Moment is a defining moment moving forward. Ist ein definierender Moment für die Zeit, die kommt. Your fire comes upon us. Dein Feuer kommt auf uns. To release an impartation. Um eine Zuteilung freizusetzen. That brings eternal change. Die ewige Veränderung bringen wird. Your fire comes upon us. Dein Feuer kommt auf uns. To release in us. Um in uns etwas freizusetzen. What we cannot do through our own self-effort. Dass wir nicht aus unserer eigenen Kraft machen können. We choose to be filled. Wir entscheiden uns, gefüllt zu sein. And keep on being filled. Und immer weiter gefüllt zu werden. With your Holy Spirit. Mit deinem Heiligen Geist. That we might have encounter after encounter. Dass wir eine Begegnung nach der glory anderen haben werden. Glory. Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Fire! Feuer! Let your fire fall upon us. Lass dein Feuer auf uns fallen. Let your fire fall upon us. Lass dein Feuer auf uns fallen. We choose to receive tonight. Wir entscheiden uns zu empfangen heute Abend. From your divine supernatural realm. Von deinem göttlichen übernatürlichen Raum. That which is not man-made. Das was nicht von Menschen gemacht ist. But that which is birthed by the Spirit of God. Sondern das was geboren ist von dem Geist Gottes. We choose to receive tonight. Wir entscheiden uns heute Abend zu empfangen. We choose to receive. Wir entscheiden uns zu empfangen. We choose to receive. Now pull it down. Pull it down. Pull it down. Pull it down. Zieh es nach unten. Pull it down. Pull it down. Pull it down. What are you pulling down? Was ziehst du nach unten? What are you pulling down? Put a demand on the realm. Put a demand on the impartation. Setz fest, was du dir da ziehst. See it in the spirit and receive it. Sieh es im Geist und empfange es. See it in the spirit and receive it. Sieh es im Geist und empfange es. Receive it by faith. Connect with what God's doing. Empfange es im Glauben. Verbinde dich mit dem, was Gott tut. Receive it for your life. Zieh es runter für dein Leben. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Now I want to do one more thing. Und ich möchte eine Sache noch machen. Tonight I want to give you an opportunity. Heute Abend möchte ich dir die Gelegenheit geben, to sow into this feast of the Lord, in dieses Fest des Herrn zu säen. And it's appointed time of the Lord. Es ist eine gesetzte Zeit des Herrn. The Bible tells us that with these feasts, die Bibel sagt uns mit diesen Festen, we're to bring an offering. Dass wir ein Opfer geben sollen. We're to bring something that costs something. Wir sollen etwas bringen, was uns etwas kostet. And tonight I want to give you an opportunity. Und heute Abend möchte ich dir die Gelegenheit to sow geben, into this entire weekend, in dieses gesamte Wochenende hineinzusehen. To sow into this moment that God has brought you to. In diesen Moment, in den Gott dich gebracht hat, to sow into the impartation that you're receiving. In diese Zuteilung, die to sow into the miracle, the healing that you're believing God for. In dieses Wunder, in die Heilungen zu sehen, für die du Gott glaubst. Something that I've discovered about our financial offerings and giving. Etwas, das ich gelernt habe über unsere finanziellen Saatgaben. is that as we give, ist, dass wenn wir geben, we can never outgive God. Dass wir Gott im Geben nie übertreffen können. We don't give to get, we give as worship. Wir geben nicht, um etwas zu bekommen, sondern wir geben als Lobpreis. But as we release what we have to the Lord, aber wenn wir geben, was wir haben, dem Herrn, he releases what he has back to us. Dann wird er das, was er hat, zurück zu uns freisetzen. What I have in my hand is very small compared to what he has in his hand. Was ich in meiner Hand habe, ist sehr klein verglichen his mit dem, was hands er are hat. Much bigger than ours. Seine Hände sind viel größer als unsere. So it's a joy and a delight. Also es ist eine Freude, especially at these appointed times, insbesondere an diesen speziellen to sacrificially Zeiten. Give. Um aufopferungsvoll zu geben, mit einer Bestimmung zu geben, mit einer Absicht zu geben. And tonight, if you're giving in this room, und heute Abend, wenn du in diesem Raum gibst, ihr könnt in Bargeld geben oder es gibt auch so Verpflichtungserklärungen, die ihr ausfüllen könnt, die sind unter Stühlen. Und ich ermutige euch, sie auszufüllen. Be led by the Spirit. Sei geführt vom Heiligen Geist. Ask the Lord, say, God, what would you have me to give? Frag den Herrn, Herr, was möchtest du, dass ich gebe? Now, if you're not hearing any number at all, und wenn du keine Zahl hörst, that doesn't mean you say, well, I didn't hear nothing, so I guess I'm not supposed to give nothing. Dann muss das nicht heißen, dass du sagen kannst, ja, ich habe nichts gehört, also muss ich auch nichts geben. The Bible actually says, let each man choose or give according to what he's purposed in his own heart to give. Die Bibel sagt, lass jeden geben, das, was er in seinem Herzen entschieden hat zu geben. In other words, if you're not hearing anything from the Lord, also wenn du nichts vom Herrn hörst, then this is an opportunity to step out in faith, dann ist das auch eine Gelegenheit für dich, im Glauben auszutreten und dich zu entscheiden, großzügig and zu sein give according to what you purpose in your heart. Und dementsprechend zu geben, was in deinem Herzen ist. Now, if you're hearing something from the Lord, do exactly what the Lord's speaking. Also wenn du etwas vom Herrn hörst, dann tu genau, was der Herr dir sagt. Husband and wives, come into agreement. Ehemänner und Ehefrauen, kommt miteinander in Übereinstimmung über das, was Gott redet. There's sometimes Janet's hearing a number. Da gibt's Zeiten, wo Janet eine Zahl hört. Und ich höre dann eine andere. What are we to do? Was machen wir da? Add them together. Wir addieren sie aufeinander. Now you got your solution. Jetzt hast du eine Lösung. And you both be obedient to the voice of God speaking to you. Und dann seid ihr beide gehorsam der Stimme Gottes, Halleluja, auf die ihr hört. Halleluja. Isn't that wonderful? Ist das nicht wunderbar? Praise God. Preis den It's Herrn. Such a joy to give into the glory. Es ist so eine Freude, in die Herrlichkeit It's zu geben. It's such a joy to give into the purposes of God. Es ist so eine Freude, in die Bestimmung Gottes zu geben. For as we sow seed, weil so wie wir sehen, we establish the way for a harvest to come forth in our lives. Wenn wir sehen, dann etablieren wir eine Ernte, die in unser Leben kommen kann. The Bible says that a generous person will prosper. Die Bibel sagt, dass eine großzügige Person wohlergehen. Diejenigen, die anderen erfrischen, die werden selbst erfrischt. So I want you to hold your seed up tonight as you get it ready and prepare it. Also ich möchte, dass ihr euren Saatgut hochhebt, während ihr es vorbereitet und and I want you to declare this over your seed according to the word of God. Und ich möchte, dass ihr das über eurem Saatgut erklärt, gemäß dem Wort Gottes. I want you to say I am being refreshed. Ich möchte, dass ihr sagt, ich werde erfrischt. Even as I give, ja, auch wenn ich gebe, I walk in prosperity all the days of my life. Ich wandle in Wohlstand alle Tage meines Lebens. I cannot outgive God. Ich kann Gott im Geben nicht übertreffen. For as I sow generously, weil wenn ich großzügig gebe, I also reap generously. Werde ich auch großzügig empfangen. As I choose to give, wie ich mich entscheide zu geben, in this appointed time of Pentecost, in dieser Zeit von Pfingsten, I come into agreement with the word, komme ich in Übereinstimmung mit dem Wort, that this is my season, dass das meine Zeit ist, for harvest, für die Ernte, harvest, Ernte, double harvest, doppelte Ernte, two harvests coming together, zwei Ernten, die zusammenkommen, an abundance of harvest, eine Überfluss an Ernten, this is my season for harvest, das ist meine Zeit der Ernte, in Jesus' mighty name, in Jesu mächtigem Namen, amen, amen, hallelujah. Now I want you to stand up, jetzt möchte ich, dass ihr aufsteht, and I want you to bring your gifts forward, und ich möchte, dass ihr eure. Oh yes, and I also want to mention that those who are giving on live stream, ich möchte noch sagen, was, dass diejenigen, die those who are über Livestream feeling the unction of the Spirit to connect with this blessing, you can go to the website. Wenn ihr das Drängen des Heiligen Geistes verspürt, euch damit einzumachen, dann könnt ihr einfach seht ihr auf dem Bildschirm die Nachricht, die ihr geben könnt und könnt den Saat gut geben, das ihr empfangen habt. If you're ready, I want you to come forward. I want you to sow, and you can just sow here on the platform. Also ich möchte, dass ihr dann nach vorne kommt und ihr könnt einfach hier auf der Bühne geben. And you can just sow right here on the platform. Just come forward, step out in faith. Kommt nach vorne, kommt im Glauben, nimmt den Schritt des Glaubens. And bring your Pentecost seed. Hallelujah. Und bringt euer Pfingstsaatgut. I have to remind you. Ich möchte euch noch an das erinnern. Pentecost was not quiet. Bei Pfingsten war es nicht leise. Pentecost was not a solemn event. Das war nicht so ein andächtiges Treffen. Pentecost is filled with the life and the joy and the goodness of the Spirit of God. Pfingsten war gefüllt mit dem Licht und der Freude und der Güte Gottes. Halleluja. Halleluja. Come rejoicing. Freut euch. Halleluja. Halleluja. You can sing over your Pentecost seed. You can laugh over your Pentecost seed. Gut singen. Ihr könnt you can darüber praise lachen. Over your Pentecost seed. Ihr you can shout preisen. Over your Pentecost ihr könnt, seed. Ihr könnt darüber rufen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ula la balanda la bala bala bayinda la banda. Ura bayanda la banda la de salamanda la bande. Ura baba bayanda la bande la basite le mandete la banda. Come on, why don't you just sing in the spirit right now? Warum singt ihr eigentlich einfach im Geist? Just sing in the spirit. Singt einfach im Geist. Oh, we're bringing our worship. Wir bringen unser, we're bringing our unseren offering. Lobpreis. Oh, we're bringing a sound to you, Lord. We're bringing a song to you, Lord. We're bringing a sacrifice to you, God. Wir bringen ein Opfer dir, Herr. Ura balamba dele bale. A seed, a seed, a seed, a seed. A Pentecost seed. A seed, a seed, a seed, a seed. A Pentecost seed. A seed, a seed, a seed, a seed. A Pentecost seed. A seed, a seed, a seed, a seed. A Pentecost seed. For a harvest, a harvest, a harvest, a harvest. A Pentecost harvest. A harvest, a harvest, a harvest, a harvest. A Pentecost harvest. A harvest, a harvest, a harvest, a harvest. A Pentecost harvest. A harvest, a harvest, a harvest, a harvest. A Pentecost harvest. Ora bala badi la mande la ma. Soria della bande si le menda la bade le mondo la ca. Ura baba bala mante la massa. Ura baba yande le be branda la mande le me. Ura baba baba yande casalaba. Ura baba bala masi de le be le bolo. Isha la ba le ke la ba. Usta la ba ba la ba te le manda. Asha la ba la ba la ba ye. Come on, just lift up your voices. Erhebt eure lift up Stimmen. Your heavenly sound. Erhebt euren himmlischen Klang. Lift up the sound of fire. Lift up the erhebt sound of the flames. Erhebt den Klang des Feuers. Den Klang der Flammen. Ura ba la la la le le. Ura ba la na le le le le ma le ma le ma le ma le. Usha la ba la ba ki le nenke. Usta la ba ya sa la ba ye ke ye. Ura ba ye. Salamande le le le mala le le. Ura ba ba la ba sti le le le le le la la ba la. Usta la ba la ba ye. We create a mountain for you, O Lord. Wir erstellen einen Berg für dich. Wir Wir machen einen Berg für dich, Herr. Wir machen einen Berg für dich. Let your fire fall, let your fire fall. Lass dein Feuer fallen, lass dein Feuer fallen, lass dein Feuer fallen. Oh, let your fire fall on the mountain. Lass dein Feuer fallen auf den Berg. Oh, more fire. Mehr Feuer. More fire. Mehr Feuer. More fire. Mehr Feuer. As we create a mountain for you, oh Lord. Während wir einen Berg für dich erschaffen. Halleluja. Wenn du noch nie in deinem Leben in Sprachen gesungen hast, dann ist jetzt deine Gelegenheit, einfach deinen Mund zu öffnen, einfach mit einzustimmen. Der Geist ist hier. Er tauft dich mit Heiligen Geist und mit Feuer. Oh, so habe ich in meinem Leben zum ersten Mal in Sprachen gebetet. Ich wollte es gar nicht. Aber um mich herum haben alle in Sprachen gesungen und plötzlich habe ich auch gesungen. Halleluja. Also öffne einfach deinen Mund. Er nimmt dich hinein in diesen Raum des Heiligen Geistes. Er nimmt dich hinein in diesen Raum der Freiheit. Er nimmt dich hinein in diesen Raum von freiem Durchfluss. Oh, ich habe gehört über diesem Wochenende, was er tun möchte, ist freier Durchfluss. Freier Durchfluss in deinem Leben. Freier Durchfluss. Jeder Stöpsel wird gezogen. Halleluja. Shekereke mama masi kalamandoria talalamando. Ja la la la mando. Ya la la la ba shi ya la la no no no no no no no no no. Ya la la la la ba si ya la la no do do do do do do. Hey yo, hey yo, hey yo, Shakandala. Halleluja. Lass einfach los von dir selber. Lass dich fallen in den Strom des Geistes. Er ist hier. Er ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Oh, der Heilige Geist ist hier. Ja, la la mandi, kala la bashi, kala la mando, do do do. Ja, la la la la, no no mossi, la la mashi, kala la la. Oh, sei kein Zuschauer, sei ein Teilnehmer. Sei ein Teilnehmer, sei kein Zuschauer. Da ist eine Flamme für jeden, für jedes Haupt. Eine Flamme für jeden von uns. Oh, danke für das, was du tust, Heiliger Geist. Danke für dein Wehen. Danke für den Strom. Danke für das Feuer. Danke für freien Durchfluss. Ah. Ha. Ha, ha, ha, ha. Jesus, we love you. Oh, wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Herr. Danke, Jesus. Ja, la, la, bisanda, na, na, mashia, kanda, na, na, na. Oh, hey. yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Jesus. Jesus. Halleluja. Oh, einige werden dieses Feuer spüren. Ich hoffe, dass die Klimaanlage in deinem Hotel funktioniert. Einige werden das Feuer spüren. Einige werden göttliche Träume haben heute Nacht. Jemand wird befreit, gerade jetzt, von Albträumen. Ich kann es spüren. Jemand wird befreit von Albträumen und Gott legt stattdessen die Fähigkeit für göttliche Träume in dich hinein. In Jesu Namen. Sei frei und los in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Einige werden heute Nacht vielleicht nur wenig schlafen, weil der Geist arbeitet. Es ist erst der erste Abend. Halleluja. Wo werden wir landen an diesem Wochenende? Oh, freier Durchfluss. Jesus, Jesus, Halleluja.